Hallo. Schön, dass ihr alle da seid und auch schön, dass so viele da sind. Bei der dritten Veranstaltung unserer Veranstaltungsreihe Wir, das ist die Gruppe The Future is Unwritten, der aus den Arbeitskreisen Feminismus, Antifa, Kommunismus und sozialen Kämpfen besteht. Das ist eine Veranstaltungsreihe vom AK Kommunismus, von denen es vier Stück gibt. Heute ist die dritte. Wir sind ums ganze Bündnis organisiert und über Deutschland hinaus bei Beyond Europe. Die Veranstaltung wird unterstützt und gefordert vom Stura Leipzig und von der Linksjugend Solle Sachsen. Wir nehmen das ja alles auch heute auf. Also wenn ihr anschließend bei der Diskussion nicht wollt, dass ihr drauf seid, dann solltet ihr das am besten kurz ansagen und dann schneiden wir euch auch wieder raus. Genau, heute haben wir als Referenten Christian Siefkes da. Er ist promovierter Informatiker und Autor und arbeitet unter anderem seit 2016 an Die Gesellschaft nach dem Geld, wo Möglichkeiten und Herausforderungen davon untersucht werden, wie man eine Gesellschaft ohne Kapitalwarenausteils organisieren kann. Unter anderem forscht er zu Peer-Produktion, freier Software, offener Hardware und zu Kommunismus. Auch passend zu der heutigen Veranstaltung werden wir was darüber hören, wie wir die Gesellschaft kommunistischer gestalten können und vielleicht irgendwie den Weg weg von der kapitalistischen Gesellschaft hin zu einer bedürfnisorientierten Produktionsweise, wie die aussehen kann. Genau, das war es erstmal und dann würde ich auch an unsere Referenten übergeben. Ja, danke für die Einführung, danke für die Einladung. Ja, mein Thema ist also Kommunismus, selbstorganisiert und bedürfnisorientiert produzieren. Und ja, bevor es um die Alternativen geht, ist vielleicht ein bisschen natürlich interessant, sich Gedanken zu machen, ja, warum will man eigentlich Dinge anders machen? Warum ist nicht im Wesentlichen schon alles so okay, wie es heute ist? Vielleicht bis auf den einen oder anderen Detail, was man verbessern könnte. Ich würde aber sagen, es gibt beim Kapitalismus tiefgehende Probleme, die sich nicht einfach durch Details aus der Welt schaffen lassen. Also Kapitalismus ist von seiner Eigenlogik her borniert in dem Sinn, dass die Logik der Produktion im Kapitalismus ist die des Profits. Also gemacht wird das, was profitabel, was Profit verspricht, das ist das wesentliche Ziel, an dem sich alle Firmen orientieren müssen. Der Staat wiederum ist da zwar ein bisschen unabhängig, aber halt nicht wirklich, weil auch der Staat ist auf Steuereinnahmen angewiesen. Die Steuern kommen eben wiederum aus der kapitalistischen Wirtschaft. Also auch der muss dafür sehen, dass vor allem erstmal die Profitmacherei funktioniert und kann nicht autonom entscheiden, dass ihm andere Ziele viel wichtiger wären als das. Ja, und das heißt auch, Bedürfnisbefriedigung ist im Kapitalismus, findet zwar auch statt, aber eben immer nur als Mittel zum Zweck. Wenn ich mir etwas kaufen kann, dafür zahlen kann und jemand anderes damit Geld verdient, dann habe ich auf diese Weise auch die Möglichkeit, meine Bedürfnisse mir zu befriedigen. Wenn ich aber eben nicht genug Geld habe oder wenn sich an bestimmten Bedürfnissen nicht genug verdienen lässt, dann bleibt die Bedürfnisbefriedigung dort an dieser Stelle auf der Strecke. Ein anderes ist, dass die Beziehungen im Kapitalismus sind von zweierlei Art. Da ist zum einen die Beziehung auf dem Markt, das klingt erstmal alles schön nominell, da sind alle offiziell gleichberechtigt, man interagiert auf Augenhöhe. Allerdings sind da auch alle, die anderen sind immer nur für mich als Mittel zum Zweck, eben des Zwecks, dass ich Geld verdienen kann, dass ich Geld vermehren kann. Also die Beziehungen zu den anderen sind rein funktional, ich habe kein persönliches Interesse an denen oder keinen Wunsch, dass es denen gut geht. Das ist im Zweifelsfall immer unterzuordnet den Zielen der Produktion, die ich eben verfolge als Firma, als Einzelner, der Arbeitskraft verkaufen will. Dann ist es innerhalb der Firmen wiederum, da ist dann nichts mehr mit Gleichheit, da sind klare Hierarchien, dass eben es gibt das Management, die letztlich die die Geldgeber vertreten, die Investoren vertreten und die sind im Zweifelsfall immer am längeren Hebel, wenn es darum geht, was wird gemacht, wer setzt sich durch, weil eben ja die anderen sind abhängig von denen, dass sie bezahlt werden, auch wenn es flache Hierarchien gibt und so weiter. Das ist alles immer nur Fassade und darunter sind eben diese klaren Hierarchien zwischen den Geldgebern und den abhängig Beschäftigten. Ja, Kapitalismus ist auch ein Konkurrenzverhältnis, also er ist ganz viele Konkurrenzverhältnisse. Firmen sind eben gezwungen, gegen andere zu konkurrieren und sich auf dem Markt durchzusetzen. Das Gleiche gilt auch für Einzelpersonen, die ja einen Job finden müssen, um im Kapitalismus gut leben zu können. Und ja, das geht nur in Konkurrenz durch andere. Es ist also nicht so, dass Menschen gegen andere konkurrieren, wie das manchmal gesagt wird, weil das eben in ihrer Natur liegt, sondern diese Konkurrenz ist nichts Natürliches, sondern es wird durch die gesellschaftlichen Verhältnisse hervorgebracht. Wir haben gar keine andere Alternative als Privatperson, die arbeiten will oder als Firma, als gegen andere sich in der Konkurrenz durchzusetzen. Und man muss dabei in der Konkurrenz immer die anderen unterbieten, sonst bleibt man früher oder später auf der Strecke. Das heißt, auch alles, was an Kostenfaktoren abgebaut werden kann, muss eben möglichst abgebaut, möglichst reduziert werden, ob es dann Umweltstandards sind, ob es auf Kosten der Umwelt geht, auf Kosten der eigenen Arbeitskräfte, der eigenen Angestellten geht, ob man Arbeitsplätze dorthin verlegt, wo es eben möglichst billig ist, auch wenn dann die Standards, Sicherheitsstandards, Kinderarbeit und Ähnliches nicht eingehalten werden. Das sind alles Notwendigkeiten im kapitalistischen Produktion. Firmen haben da manchmal ein bisschen Spielraum, aber immer nur bedingt, weil letztlich, wenn es dann daran geht, dass man irgendwann zu teuer ist als die anderen, dann werden diese Spielräume sehr schnell sehr, sehr klein. Da muss man irgendwo Abstriche machen. Das heißt, diese Destruktivität gegenüber den anderen Menschen, gegenüber der Natur, die ergibt sich notwendigerweise aus diesem Zwang zur Konkurrenz. Ein weiterer problematischer Aspekt ist die Arbeit. Arbeit hat im Kapitalismus eine paradoxe Rolle. Einerseits wollen alle Firmen Arbeit verwerten, nur indem sie Leute anstellen, die Dinge herstellen, die dann mit Gewinn verkauft werden, können sie letztlich Profit machen. Aber andererseits ist die Arbeit immer ein Kostenfaktor. Als Kostenfaktor, da links sind übrigens noch ein paar Plätze frei, wenn ihr euch da durchtrauen wollt. Ja, also Arbeit ist ein Kostenfaktor, der als Kostenfaktor zu reduzieren ist. Und ja, das heißt, jedes Unternehmen hat ein Interesse daran, zu automatisieren, zu rationalisieren, um Arbeit möglichst zu reduzieren, dieselben Produkte mit weniger Arbeit herzustellen. Dadurch werden natürlich auch immer wieder ständig Leute entlassen. Die Leute, die entlassen werden, finden vielleicht einen anderen Job, aber auch nur, wenn sie neue Qualifikationen sich aneignen. Das ist nicht leicht zu kriegen. Das schafft man auch in einem gewissen Alter dann zunehmend schwieriger, auch weil da die Firmen denken, man kann das nicht. Und auf jeden Fall dieses strukturelle Problem ist halt immer da. Der Kapitalismus hat keinerlei Hinweise, keinerlei Mechanismen, die dafür sorgen könnten, dass alle Arbeit finden, die Arbeit suchen, sondern das ist dann dem Glück und dem Talent des Einzelnen überlassen, ob man eben Arbeit findet oder ob man keine findet und dann mehr oder weniger auf der Strecke bleibt. Ja, wenn man jetzt aber mal aus kommunistischer Perspektive guckt, dann würde man ja sagen, eigentlich ist das doch toll, wenn immer mehr Arbeit von Maschinen gemacht wird, dann haben wir ja mehr Zeit für anderes, für die schönen Dinge des Lebens, für ausschlafen, faul rumliegen, ins Kino gehen, was immer man Lust hat. Also ist ja eigentlich gar nicht so richtig, das mit der Arbeit. Und das ist auch eine sehr richtige Perspektive. Es ist aber eben eine Perspektive, die sich auch nur in einer anderen Gesellschaft letztlich herstellen kann. Denn heute ist eben diese Arbeit auch das notwendige Mittel zum Geldverdienen für die allermeisten. Und Geldverdienen ist eben nötig, um an der Gesellschaft teilhaben zu können. Ja, also dieser eigentlich wunschgemäße Effekt, dass alle immer weniger arbeiten, dass das für alle gut ist, das lässt sich unter kapitalistischen Umständen halt nicht verwirklichen. Ja, dann ist das auch mit der Reformierbarkeit des Kapitalismus, gibt es da grundsätzliche Probleme. Zum einen, klar, soziale Kämpfe im Kapitalismus sind wichtig, die können auch viel erreichen. Allerdings an Zugeständnissen besserer Löhne, bessere Arbeitsbedingungen, vielleicht auch sowas, im besten Fall vielleicht sowas wie Grundsicherung, allgemeines Grundeinkommen in begrenzter Höhe. Aber diese Kämpfe sind schwierig und sie sind vor allem auch prekär, weil alle paar Jahre, spätestens alle 10 Jahre, oft ein bisschen früher, kommt die nächste große Krise. Tatsächlich haben wir seit 10 Jahren seit 8 Jahren so eine Phase von einer gewissen Depression, wo es nicht so richtig gut läuft mit der kapitalistischen Verwertung, zumindest wenn man es auf weltweiter Ebene sich das anschaut. Und Das heißt, immer wenn diese Krisen, und trotzdem ist schon absehbar, dass wahrscheinlich dass der Aufschwung, der in Deutschland jetzt zum Beispiel gerade ist, dass der auch eher wieder ein bisschen an Grenzen kommen wird, dass es da wahrscheinlich aus der Dauerkrise nochmal eine schwere zyklische Krise werden könnte. Diese Krisen kommen und gehen, aber sie bedeuten eben auch, dass alles, was an Errungenschaften mal da ist, in der Krise schnell wieder zur Disposition gestellt wird. Das Löhnige. Leute werden entlassen, die anderen müssen dann Lohnabsenkungen schlucken, Tarifverträge werden ausgehebelt. Das sind alles Effekte, die gerade in der Krise sehr schwer abzuwenden sind in Krisenzeiten, und die Krisenzeiten sind eben notwendiges, immer wieder kommendes Element des Kapitalismus. Das macht dann eben Verbesserungen innerhalb des Kapitalismus so prekär, dass sie schnell tendenziell früher oder später oft wieder eingesammelt und großteils wieder abgebaut werden. Das heißt, innerhalb des Kapitalismus stößt man da sehr an Grenzen, wenn man sagen kann, wir möchten das alles besser machen. Eigentlich, wie es in dem Spiel, in dem Film Wargames heißt, kommt man zu dem Schluss, wenn man sich diese Gesellschaft anschaut, das ist ein seltsames Spiel. Der einzige erfolgversprechende Zug ist, es gar nicht zu spielen. Wenn man es spielt, dann kann man nicht gewinnen. Und das ist aber natürlich insofern ein Dilemma, weil heute müssen wir ja alle mitspielen im Kapitalismus, wenn wir eben überleben wollen. Das heißt, um dieses Spiel des Kapitalismus nicht mehr mitspielen zu können, bräuchte es ein alternatives Spiel, eine andere Art und Weise, wie wir unsere Lebensbedingungen herstellen. Und dafür muss man dann schauen, ja, was müsste anders sein. Also vor allem, ich hatte gesagt, im Kapitalismus ist alles durch Konkurrenz bestimmt. Man konkurriert gegen andere, diese Konkurrenz setzt sich auch immer weiter fort. Also man hat nie wirklich einen sicheren Status, sondern man ist immer wieder gefährdet durch die Effekte der Konkurrenz. Und dann gibt es diese Borniertheit, dass es sich alles um den Profit dreht. Eine andere Logik müsste also aufräumen mit dieser Notwendigkeit, mit diesem Konkurrenzzwang. Da könnte es vielleicht auch sowas wie Konkurrenz geben, aber eher im spielerischen Sinne, dass man das als Spiel sieht, aber nicht als etwas, wo man zwangsläufig Erfolg haben muss. Dann müsste es eben ein anderes gesellschaftliches Ziel geben, nicht mehr den Profit, sondern eben direkt die Bedürfnisse, direkt das, was man zum Leben eigentlich braucht. Das sind so abstrakt gesehen Voraussetzungen dafür, um ein anderes Spiel, was ein anderes Spiel, eine andere gesellschaftliche Produktionsweise aufweisen könnte, um wirklich was anderes zu sein und nicht nur Kapitalismus mit menschlichem Antlitz, wo man dann bezweifeln kann, ob es wirklich sehr anders wäre oder nicht doch schnell wieder das Übliche zum Vorschein kommt. Ja, und ein Thema, mit dem ich mich sehr viel beschäftige, ist die sogenannte Commons-basierte Bierproduktion. Zu gucken, dass man da sieht, da ist eine Logik, wo Dinge hergestellt werden, nützliche Dinge, die in vieler Hinsicht sehr anders aussieht als das, was im Kapitalismus, und das ist noch keine vollständige Produktionsweise, also niemand kann nur mit commons-basierter Tierproduktion nur davon überleben, aber es ist so eine Keimform, es zeichnet perspektivisch auf, wie es anders gehen könnte, indem es in einzelnen Bereichen auch schon heute anders geht. Ja, da gab es eine Renaissance von solchen commons-basierten Projekten im Internet, zum Beispiel freie Software, ich habe hier Linux auf meinem Rechner, das ganze Internet selber, also die allermeisten Internetserver laufen auf Linux, dem freien Betriebssystem, auch sonst die ganze Software, auf der das Internet läuft, da ist eben sehr, sehr vieles freie Software, die Tools, die auf den Webseiten laufen, mit denen Webseiten gemacht werden, die ganzen Werkzeuge, die von Programmierern eingesetzt werden, das ist freie Software. Freie Software ist dabei Software, die nicht einfach nur kostenlos ist, sondern die frei ist im Sinne, dass sie auch frei geteilt werden kann, dass sie auch frei von anderen weiterentwickelt werden kann. Also ich kann mir diese Software runterladen, die freie Software, kann sie dann nach meinen eigenen Vorstellungen gemäß erweitern, anpassen und dann auch diese veränderten Versionen wieder weitergeben. Das ist also nicht so wie bei anderer Software von Microsoft, von Apple, oft auch von Google, dass dann nur der Hersteller die Software Zugriff auf die Software hat. Andere können sie vielleicht zwar kostenlos nutzen, aber wenn ich etwas ändern möchte, dann darf ich das nicht, dann kann das nur Microsoft machen. Und bei freier Software hat eben jeder die Möglichkeit dazu. Das heißt auch zum Beispiel, wenn der ursprüngliche Hersteller das Interesse verliert an dieser Software, dann kann eben die Community immer noch weiter es machen. Oder wenn der Hersteller das Ganze in eine Richtung treibt, die der Community nicht passt, dann können andere das weitermachen. Also Software, die frei ist ja offen für, es ist ein Community-Projekt, was eben nicht von einzelnen, auch nicht von einzelnen Firmen, auch nicht von einzelnen Personen kontrolliert und beschränkt werden kann. Dann gibt es Dinge wie dasselbe in dem Bereich freien Wissens, so also andere Arten von Informationsgütern geteilt werden, freigeteilt werden mit anderen. Wikipedia ist ein ganz großes Beispiel, die freie Enzyklopädie. Es gibt aber auch andere Inhalte unter Creative Commons Lizenzen, dass Leute Musik oder Filme oder Spiele und anderes zur Verfügung stellen, die von anderen weiterentwickelt werden können. Es gibt OpenStreetMap, ein großes Projekt für freie Landkarten. Das Internet Archive ist eine Webseite, die sehr viele alte Public Domain Bücher sammelt, die also wo das Copyright ausgelaufen ist, wo dann aber Leute sich die Mühe machen, diese Bücher einzuscannen und hochzuladen, und dann kann sich jeder diese Bücher runterladen, kann sie eben lesen, kann sie zitieren, kann alles damit machen. Und diese ganzen Projekte basieren zum einen auf Peer-Produktion. Peer-Produktion ist eben was anderes als die marktbasierte Produktion, wo ich angestellt bin von der Firma, dann letztlich auch immer den Befehlen der Firma Folge leisten muss. Bei sowas wie Wikipedia ist es so, da arbeiten die Leute als Peers zusammen, das heißt, sie arbeiten auf Augenhöhe. Es gibt da niemanden, der den anderen Befehle erteilen könnte, weil sie sind ja aus freien Stücken dabei und nicht, weil sie damit ihr Geld verdienen müssen. Das heißt, wenn sie da keine Lust haben, wenn ich sagen würde, ja, ihr müsst jetzt das und das machen, dann würden die anderen sagen, ja, was soll denn das, da habe ich keine Lust drauf, und würden halt abhauen. Also es gibt nicht die Möglichkeit, dass jemand anderen Befehle erteilen kann, sie das ausführen. Es gibt höchstens so Möglichkeiten wie Koordinierungsvorschläge, Vorschläge zu machen, was ist denn sinnvoll, und man kann andere überzeugen, man kann sie aber nicht nötigen, etwas Bestimmtes zu tun. Deswegen die Peer-Produktion, Leute sind freiwillig dabei, weil sie ein Interesse haben an dem, was sie da machen, weil es ihnen wichtig ist, was dabei rauskommt, weil es ihnen Freude macht. Das andere sind die Commons, dass eben etwas entsteht, was nicht einer Einzelperson, nicht einer Einzelfirma gehört, sondern was kollektiv von allen genutzt werden kann, aber auch von allen oder von vielen eben weiterentwickelt werden kann. Und sowas wie die Software, die dann andere runterladen können, auch andere weiterentwickeln können. Commons oder auch im deutschsprachigen Raum als Gemeingüter oder Allmende bekannt, sind aber ein sehr viel älteres Prinzip, ein Prinzip, das sehr viel älter ist als der Kapitalismus, das nämlich im Mittelalter beispielsweise waren oft die Wälder, die Weideländer waren Commons oder Allmenden. Das waren eben Ressourcen, die dann von der ganzen Community, allen Leuten, die in einem bestimmten Dorf zum Beispiel gelebt haben, genutzt werden konnten. Dann gab es auch da immer Regeln. Es gibt bei Commons immer Regeln, also wer darf was machen, die zum Beispiel dafür sorgen, dass die Ressource nicht übernutzt wird, dass die Weide nicht überweidet wird. Da spricht man sich da ab, da gibt es Regeln, und da gibt es manchmal die Vorstellung, dass Commons eine Art Niemandsland sind, wo die alle nach Belieben übernutzen können, was dann dazu führen würde, dass sie schnell kaputt gehen. Aber Commons ist was anderes. Commons ist eben ja eine Ressource, die kollektiv genutzt werden kann, wo es aber auch eine Community von Leuten gibt, die sich dafür zuständig fühlen und die sich eben Regeln machen, die dafür sorgen, dass diese Ressource auch enthalten bleibt, auch weiter genutzt werden kann, auch künftigen Generationen nutzt und diese Regeln dann auch durchsetzen. Ja, schaut man sich jetzt an, was hinter so einem Projekt entstanden. Ich hatte schon einige genannt. Es gibt zum Beispiel auch für Internetzugang gibt es Projekte wie das Freifunkprojekt, die machen Internet für freies WLAN, wo Leute mitmachen können, dann, dass sie ihre WLAN-Router öffnen für andere, den anderen Internet zur Verfügung stellen. Da ist zum Beispiel auf diese Weise in vielen Städten sind da jetzt Flüchtlingsunterkünfte angebunden worden ans Internet, die oft sonst vom Staat kein Internet kriegen, und dann haben eben Freifunkaktivisten da diese Unterkunft ans Internet angebunden durch Leute, die Internetzugang haben in der Nähe und den mit den Flüchtlingen teilen. Es gibt aber auch gleichzeitig einfach offene Netze, wo man dann, wenn man in Leipzig, in Berlin, in der Innenstadt unterwegs ist, gucken kann, ist hier ein Freifunkknoten in der Nähe. Wenn ja, kann man sich einfach einwählen, kann man ins Internet gehen. Es gibt in einigen Städten, zum Beispiel in Südafrika, gibt es eine Stadt, wo sich alle Leute auf diese Weise, nicht nur die ganzen Bürger der Stadt, auf diese Weise nicht nur Internetzugang, sondern auch Telefonnetz organisiert haben, dass das über so eine kollektiv offene Infrastruktur läuft, das Ganze, wo eben Leute einen Teil der Infrastruktur dann privat kaufen, privat aufstellen, das dann aber so aufgestellt wird, dass es von allen genutzt werden kann, eben alle, die in der räumlichen Nähe sind, alle, die hier ins Internet gehen möchten oder hier telefonieren möchten, dass da offene Infrastruktur für alle da sind. Dann gibt es einen sehr großen Bereich commons-basierter Projekte, das nennt sich SolarWIS, solidarische Landwirtschaft. dass Leute kollektiv einen Bauernhof, einen landwirtschaftlichen Betrieb übernehmen, die Kosten sich dafür teilen und dann auch die Güter teilen, also die Erträge in Form von Ernte teilen. Und ja, der Erträge geht also auch meistens, man muss nicht, es werden nur die Gesamtkosten aufgeteilt, man muss also nicht als Einzelperson eine feste Summe zahlen, sondern man guckt eben, die einen zahlen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger, je nachdem nach ihren finanziellen Möglichkeiten. Einige tragen vielleicht auch Arbeit bei, andere engagieren sich halt, also einige engagieren sich da, andere tragen halt vor allem finanziell bei. Und so schaut man dann, dass die Kosten, die hier anfallen, gedeckt werden und teilt sich dann in die Erträge. Und am Anfang findet, zu Beginn jedes Jahres, findet eine Bedarfserfassungsrunde statt, wo eben gefragt wird, ja, was wollen wir eigentlich herstellen, was für, wollt ihr Kartoffeln haben, in welchem Umfang wollt ihr, was für Gemüse haben wollt ihr haben. Manchmal gibt es auch sowas wie, dass noch Brot gebacken wird und ähnliches. Also es wird Bedarf erfasst und dann wird geschaut, was ist dafür an Kosten nötig. Und dann geht es darum, die Kosten einzusammeln, dass eben ja, alle Unkosten gedeckt sind und dann kann die Produktion loslegen. Und es ist eben nicht so wie auf dem Markt, wo dann eine Firma das macht, um Geld zu verdienen, sondern Leute schließen sich zusammen, um ihre Bedürfnisse nach Lebensmitteln zu befriedigen. Es gibt das Mietshäuser-Syndikat, die Häuser für Wohngruppen, für Wohnprojekte kaufen. Das an die Leute, die in dem Haus wohnen, denen gehört dann das Haus. Aber gleichzeitig ist es auch dem Markt entzogen, in dem Fall, dass sich Mietshäuser-Syndikat und das Einzelhausprojekt, die teilen dann, also die anderen Hausprojekte unterstützen ein neues Hausprojekt. Gleichzeitig kriegt das Mietshäuser-Syndikat aber auch ein Vetorecht, das dafür sorgt, dass dieses Haus auch nicht mehr privatisiert werden kann. Also es bleibt dann dauerhaft Teil des Mietshäuser-Syndikats und kann nicht mehr vermietet oder verkauft werden, sondern ja, es können dann neue Leute einziehen, aber die Leute, die dort wohnen, die zahlen dann halt nur die Kosten, die nötig sind für den Erhalt und es gibt keine Vermieter mehr, die auf Kosten der anderen dann immer wohlhabender werden. Es gab ein Projekt solidarische Energieversorgung, das ist die Idee, sowas wie solidarische Landwirtschaft zu machen, aber für Solarenergie, für Windenergie, dass man sich kollektiv die Kosten für solche Anlagen teilt und dann eben damit Strom produziert, aber nicht als Solarenergie, aber eben nicht als Wertanlage, wie das viele machen, sondern um selber kostengünstig und ja, solidarisch schwer an Strom ranzukommen. Und es gibt noch andere Projekte, beispielsweise FabLabs, die ja experimentelle Produktionsstätten sind, wo Leute rumbasteln können mit sowas wie 3D-Druckern. Auch vieles davon ist sogenannte freie Hardware, das heißt Dinge, wo die Baupläne dafür, wie ich etwas mache, werden frei geteilt, also wie freie Software, so wie freies Wissen wie die Wikipedia. Jeder kann also so ein Ding grundsätzlich sich nachbauen, ob das als Privatperson vielleicht, wenn man die Ressourcen hat, als Firma in vielen Fällen eher. Und die Ressourcen selber, die materiellen, die können natürlich nicht so ohne weiteres frei geteilt werden, aus Gründen der Kostengründen, aber zumindest das Wissen darum, wie man sie herstellt, ist dann frei. Gleichzeitig gibt es eben FabLabs, wo die Orte sind, wo Leute dann mit solchen offenen Produktionsmaschinen neue experimentelle Dinge herstellen können oder auch sowas wie Möbel herstellen können und wo man eben experimentieren kann, Dinge machen, nicht um sie zu verkaufen, sondern weil man sie eben nutzen möchte. Solche Projekte haben dann eine Reihe von Gemeinsamkeiten, würde ich sagen, weswegen es Sinn macht, die unter einen Nenner hier zu bringen. Das ist zum einen, sie sind commons-basiert, also es gibt immer etwas, eine kollektive Ressource, die von einer Community genutzt und weiterentwickelt werden kann. Die Ressource sind oft Infrastrukturen, sowas wie die Häuser, in denen die Leute wohnen, ein Bauernhof, der eben kollektiv genutzt wird, oder es ist Wissen, wie das, was hier im Internet freigeteilt wird, ja, oder es sind andere Arten von Ressourcen, die zum Beispiel, es gibt auch sowas wie ja, Fahrpools von Fahrrädern oder Projekte für Cargo-Bikes, wo also Leute sich einfach ein freies Lastenrad gibt es in einigen Städten. Das braucht man ja nur ab und zu mal, dass man ein Fahrrad hat, mit dem gut Lasten transportiert werden können. Das kann man sich dann kostenlos leihen. Auch solche Ressourcen sind eben Commons-Ressourcen, die denen zur Verfügung stehen, die sie brauchen und die aber keinen Privateigentümer haben, der damit eben Geld verdienen könnte, der nach Belieben andere ausschließen könnte, um ja, den eigenen Profit zu erhöhen. Dann, es gibt natürlich auch in solchen Projekten Kosten, da fallen immer Unkosten an in Form von Geld oder in Form von Arbeiten, die erledigt werden müssen. Und die Kostenteilung wird hier kollektiv vereinbart. Es gibt also zum Beispiel bei den Landwirtschaftsprojekten gibt es Bieterinnenrunden. Man stellt fest, erstmal, was haben wir an was haben wir in Firmenbedarf, also es wird der Bedarf erfasst, dann was haben wir dafür für Unkosten, dann geht es darum, diese Unkosten so aufzuteilen, dass eben ja letztlich alle Kosten gedeckt sind, dass man loslegen kann mit der Produktion, aber es ist eben nicht dieses Verkaufen und Kaufen, dass ich erstmal selber als Kunde nur die Wahl habe, ja, ich kaufe mir das, ich mache das nicht, sondern ich bin ein Teil der Community und gucke selber, was kann ich, wie auf welche Weise, in welchem Umfang trage ich am besten bei. Und ja, in dem Moment, wo diese ganzen Kosten gedeckt sind, kann es dann eben loslegen, sonst muss man sich nochmal zusammensetzen und sehen, wie man damit umgeht. Ja, und oft ist es dann auch so, gerade bei so Projekten zum Beispiel im Internet, da läuft vieles über freiwillige Beiträge, dass die Leute sich eben ja nach eigenem Gutdünken sagen, ja, ich möchte jetzt diesen, ich sehe da in der Wikipedia, da kann ich was beitragen, da fehlt, ist was falsch in dem Artikel, da fehlt noch was, oder ich erweitere eine Software, die ich nutze, ich schreibe eine neue Software, also dass Leute sich nach Gutdünken einbringen dort, wo sie ist, wo es ihren Fähigkeiten, ihren Interessen entspricht und eben nicht, weil sie jemand dazu zwingen würde und auch nicht, weil sie damit Geld verdienen möchten. Und für diese Art und Weise, wie da Beiträge aufgeteilt werden, gibt es den Begriff der Stigmergie. Stigmergie kommt von dem griechischen Wort Stigma, was Hinweis heißt. Also es werden Hinweise darauf hinterlassen, was eigentlich zu tun ist. Das gibt es zum Beispiel in der Wikipedia. Da sind oft so kleine Kästchen über den Artikeln, da steht dann drin, dieser Artikel ist noch zu kurz oder dieser Artikel ist nicht neutral oder dieser Artikel könnte durch Informationen aus der italienischen Wikipedia erweitert werden. Also das sind Hinweise darauf, wo jemand erstmal sieht, da gibt es eine Chance, was besser zu machen, das aber im Moment nicht selber besser machen will oder kann. Und andere sehen dann diese Hinweise und je mehr Leute diese Hinweise sehen und je wichtiger sie diese Hinweise finden, desto besser dann die Chance, dass sich jemand dieses Hinweises annimmt und eben dann diesem Vorschlag folgt oder zumindest angeregt durch diesen Vorschlag dann den Artikel beispielsweise umarbeitet und ja, in anderen Projekten geht es oft auch auf diese Weise. Es ist also nicht so, dass es ein Management gibt, was einen Masterplan gibt, der abgearbeitet machen wird, sondern es gibt viele dezentrale Hinweise und die Leute entscheiden dann selber, welche Hinweise ihnen so wichtig sind, dass sie eben entlang dieser Hinweise arbeiten. Nun gibt es hier also, wie wir gesehen haben, einige Einzelprojekte. Die besten, also die, wo es sehr gut funktioniert, dass auch mit vielen Leuten Dinge geteilt werden, ist eben in der digitalen Welt, was natürlich daran liegt, dass in der digitalen Welt das Teilen sehr viel einfacher ist als im materiellen Raum, wo für jedes neue Fahrrad oder für jedes neue Brot, was man herstellen können möchte und verteilen möchte, neue Kosten anfallen. Das ist bei digitalen Gütern nicht so. Und bei diesen materiellen Peer-Projekte, die gibt es zwar, aber die sind doch durchaus noch klein und experimentell, was man da heute sieht, und noch keine, sagen wir mal, große Gefahr für den Kapitalismus, wie er heute da ist. Und insofern ist also die Frage, wie sehen die Chancen aus für solche Projekte? Sind das Keimformen oder sind es nur sowas wie Nischenformen, die eben in einzelnen Nischen zwar existieren können, aber keine gesellschaftliche Alternative sein könnten? Ich würde sagen, es gibt durchaus Möglichkeiten für solche Formen kollektiver, selbstorganisierter, commons-basierter Projekte ja, größer zu werden, dem Kapitalismus herauszufordern und letztlich ihn abzulösen. Ein Schlagwort, was wir da jetzt bei dem Commons-Institut, das ist ein Verein im deutschsprachigen Raum, der sich mit Commons gerade auch aus so einer emanzipatorisch-gesellschaftskritischen Perspektive beschäftigt. Dort haben wir die Idee von Commons-Verbünden geschaffen. Commons-Verbünde ist die Idee, ja, wir versuchen mal diese ganzen Einzelprojekte, die es da gibt, zu vernetzen und so ein Stück weit die Marktabhängigkeit mehr zu reduzieren, dass eben ja, neben sowas wie Lebensmittel dann auch Energie, Wohnraum, Möbel, Kinderbetreuung, ja, Erziehung, Mobilität in solchen commons-basierten, selbstorganisierten Zusammenhängen hergestellt werden könnten, dass man sich eben teilt in die notwendigen Kosten, also dass es sowas gibt wie eine ja, Bedarfserfassung, was möchten wir eigentlich haben, sowas wie eine kollektive, daraus dann Kosten, dass man mal Kosten und Unkosten, sagen wir mal, was ist eigentlich zu tun, was fällt an Kosten an und dann sich eine Projekte gibt, die sich für einzelne Bereiche zuständig fühlen, gleichzeitig sich aber auch mit anderen Projekten, die sich für um andere Bereiche kümmern. Die einen machen eben Energieversorgung, andere machen Kinderbetreuung, die stimmen sich untereinander ab und die teilen auch die Kosten auf und die sind letztlich, es gibt dann so eine Art Abo-Modell oder so von der Idee zu sagen, ja, wenn ich da mitmachen möchte, kann ich mich halt von allen diesen Projekten versorgen lassen. Gleichzeitig trage ich einen Teil der Unkosten bei, sei es, dass ich mich in einem dieser Projekte engagiere, dort selber unentgeltlich mitarbeite, sei es, dass ich Gelder übernehme, damit Dinge eingekauft werden, die man halt nicht selber herstellen kann, damit Mieten gezahlt werden, damit Leute angestellt werden können, die vielleicht Vollzeit arbeiten und das nicht nur ehrenamtlich machen können, sodass man sich so teilt in das, was anfällt und ja, die eine Form der selbstorganisierten Produktion aufschafft, die eben über einzelne Projekte hinausgeht. Das würde ich auch eher sehen als Ergänzung zu sowas wie, nicht als Alternative, sondern als Ergänzung zu staatlichen Lösungen, da wo es staatliche Lösungen gibt, die Sinn machen, zum Beispiel sowas wie kostenlosen Nahverkehr ist ein Projekt, was auch in Berlin verfolgt wurde, was es in einer ganzen Reihe von Städten, auch in Osteuropa zum Beispiel, in Kanada gibt es schon sowas, dass eben dann der Staat den Nahverkehr die Kosten übernimmt, das heißt, dass das über Steuern gezahlt wird, statt über, dass eben man einzelne Tickets kaufen muss oder dass es privatisiert ist. Es gibt sowas wie Krankenversicherung in Deutschland, wo ich auch denke, die gesetzliche Krankenversicherung ist so schlecht nicht. Da würde man jetzt nicht unbedingt das ergänzen, dass da eine Alternative machen wollen, sondern erstmal sagen, ja, das ist ein Bereich, in den wir uns integrieren wollen. Aber eben da, wo es heute über Privatwirtschaft geht, wo es über kapitalistische Firmen geht, dass man dort versucht, für Alternativen aufzubauen, die eben ohne Profit auskommen, die kollektiv selbstorganisiert sind und wo Leute nach Bedarf sich in die Kosten und die Produkte dann teilen. Und ja, das ist jetzt nur ganz kurz angerissen, da ist auch noch vieles offen, also wie kann sowas in der Praxis funktionieren, das ist noch sehr offen, sehr experimentell. Aber erstmal zur Frage, was könnte dabei rauskommen? Eine Gesellschaft, die auf dieser Basis von Commons- und Peer-Produktion basiert, jetzt im großen Stil, wo es eben nicht nur Nischen sind, sondern wo die ganze Gesellschaft auf diese Weise folgt, da würde ich eben sagen, eine solche Gesellschaft würde sich entscheidend vom Kapitalismus unterscheiden, einmal durch den gesellschaftlichen Zweck. Es wäre eben nicht mehr der Profit, der bestimmt was gemacht wird, sondern Bedürfnisse, dass Produktion und Reproduktion zum Wohle aller stattfinden, dass man eben schaut, ja, was sind eigentlich die Bedürfnisse der Einzigen und die Menschen sich gegenseitig dabei unterstützen, sich in ihrer Bedürfnisbefriedigung zu unterstützen, was letztlich ja allen hilft. Also ich habe nichts davon, wenn ich mich nicht um die, also letztlich dadurch, dass ich mich um andere kümmere, dann kümmern sie sich auch um mich und davon haben alle was, während im Kapitalismus ja alle auch gegeneinander arbeiten, was sehr viel ungewollten Overhead, sehr viel unnötige Produktion, die dann weggeschmissen wird, sehr viel immer wieder neu das Rad erfinden, weil man sie nicht mit anderen teilen kann, das Wissen oder die Überschüsse, die man hat. Wenn es eben um die Bedürfnisse geht, dann ginge sehr vieles mehr nach diesem Bedarf, also nach diesem, ja, also würde vieles wegfallen an Unannehmlichkeiten, die man heute hat. Das zweite wäre, das Privateigentum, so wie wir es heute kennen, wird ersetzt durch zum einen Commons, dass eben die Ressourcen dann keine einzelnen Eigentümer haben, sondern kollektiv genutzt werden. Was dann heißt, man nimmt sich dann entweder nach Lust und Laune, was zum Beispiel bei sowas wie freier Software gut funktioniert, also bei Wissen überhaupt funktioniert es gut. Anderswo, wo dann nicht so ganz klar ist, dann gibt es eben, muss es eben Regeln geben, wo dann heißt, ja, wir gucken jetzt erstmal, es wird dann Konflikte geben, vielleicht um, ja, welche Plätze können wie genutzt werden, wer zieht jetzt als erster in die Wohnungen ein, die gerade frei sind, aber ja, eben, dass nicht mehr die einen sind, die einen Großteil der Ressourcen haben, die sie anderen verkaufen können, dann auf Kosten der anderen immer reicher werden, sondern dass man sich eben teilt in die Dinge, die da sind, auch in die Aufgaben, die anfallen und dass so zwar niemand mehr superreich ist, aber eben jemand auch auf der Strecke bleibt, weil er in der gesellschaftlichen Produktion nicht mitmachen könnte. Und gleichzeitig werden die Verteilungsfragen sind dann entspannter, als man sich das vielleicht heute vorstellen würde, dadurch, dass ja die Bedürfnisse, anders als der Wunsch nach Profit, tendenziell in den meisten Fällen endlich sind. Also ich habe keine Lust, irgendwie jeden, also ich verbringe ungern jeden Tag 2 Stunden beim Arzt, also mein Bedürfnis nach Krankenversorgung ist eindeutig endlich. Ich will eigentlich so wenig wie nötig davon. Ich will nur das Nötige, das will ich auch, aber sonst will ich nichts. Bei sowas wie Lebensmitteln ist es auch so, dass ich natürlich irgendwann bin ich voll, bin ich satt und ich will gute Lebensmittel, aber ich will nicht beliebig viele davon, weil ich so viel gar nicht essen kann. Auch mein Wohnraum, ich will nicht, also ich will, zumindest wenn man sich dann auch darum kümmern muss, dann ich habe nichts davon von einer Wohnung, in der ich gar nicht sein kann. Ich kann immer nur in einer Wohnung sein und so weiter. Also auch da ist wieder der Bedarf letztlich endlich, wenn es eben nicht was ist, was ich dann zum Angeben benutze oder um es zu vermieten, wenn ich nicht da bin, sondern wo ich eben wirklich drin leben will, dann gibt es immer eine Endlichkeit der Bedürfnisse. Und das heißt dann, wenn man dann schaut, wir teilen uns in das, was da ist, wir teilen uns in die nötigen Aufgaben, dann ist das sehr viel entspannter als eben dieses, ja, ich schaue eben, wie kann ich aus meinem Geld, was ich schon habe, noch mehr Geld machen, was de facto wirklich unendlich, also theoretisch unendlich ist und wo es halt keine Grenzen gibt, während bei der Bedürfnisbefriedigung, da kommt man immer an Grenzen, wo man eigentlich mehr einfach nicht mehr besonders wichtig ist, zumindest. Nun ist es so, auch in einer kommunistischen oder kommunistischen mit 2 O's, wie eben die Commons-Gesellschaft, wird natürlich auch noch Arbeit anfallen, also viele Dinge, die zu tun sind. Aber schaut man sich diese kommunistischen Projekte heute an, Peer-Commons-Projekte heute an, dann sieht man eben, dass vieles da von den Leuten gar nicht unbedingt als Arbeit empfunden wird, sondern es gibt halt den Bereich, das, was wir Selbstentfaltung nennen, also man macht etwas, weil man es gerne macht, weil man Lust drauf hat, weil man etwas daraus lernen kann. Also Leute, die jetzt in Wikipedia mitmachen, die machen das meistens nicht, also die sehen das nicht als Arbeit, sondern mehr so als etwas wie eine Berufung, auch wenn man freie Software macht und das nicht für eine Firma macht, sondern als Privatperson, dann mache ich halt hier etwas, ja, weil ich Lust drauf habe, weil es mir Spaß macht. Gleichzeitig sind es Dinge, die anderen zugutekommen. Und ja, also das ist so etwas Spielerisches, dieses die Lust am Tun, auch die Befriedigung darüber, dass ich etwas gut mache, dass ich etwas mache, was anderen auch hilft. Also auch wenn ich Handwerker bin, zum Beispiel, würde ich jetzt keinen Stuhl machen wollen, der dann aber nur, oder was auch immer, der dann aber nur in der Ecke rumsteht, auch wenn er noch so schön ist, sondern ich will etwas machen, was auch genutzt wird. Also der Bedarf der anderen ist für den, der etwas macht, immer selber Teil der Motivation. Es ist inspiriert mich, wenn ich weiß, dass damit etwa hier das jemand davon etwas anfangen kann. Das heißt, dieses, ja, ich mache Arbeit nur, weil ich damit Geld verdiene und sonst habe ich gar kein Interesse daran. Das ist heute natürlich ein Stück weit so. Auch heute versuchen Firmen ja sehr, es zu vermeiden, versuchen Firmen mehr, ihre Mitarbeiter inhaltlich zu inspirieren. Aber heute ist es natürlich dadurch, dass letztlich die Ziele der Firma alles andere überschreiten, ist das immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Es kann nicht immer gut gehen, weil klar wird am Ende, ja, wenn dann das Projekt der Firma nichts mehr bringt, dann wird es auch ganz schnell abgesägt, dann war es diese ganze intrinsische Motivation der Leute, dass die Lust drauf hatten, zählt da nichts mehr, sie dürfen dann trotzdem nicht weitermachen. Während bei Peer-Produktion, wenn Leute an dem arbeiten, ja, was ihnen einerseits wichtig ist, was aber andererseits von anderen gebraucht wird, dann hat man halt nicht dieses Indirekte, dass das eigentlich nur eine Motivation ist für was ganz anderes, für Profit. Und das heißt, in einer solchen Gesellschaft wäre dieses Dilemma, dass man sagt, ja, bei Arbeit, da habe ich doch keine Lust drauf und ich möchte das eigentlich nicht machen und sonst macht das auch niemand. Da muss man also die Leute zwingen, sonst läuft der Laden nicht. Das wird es wahrscheinlich gar nicht mehr so oft geben. Manche Arbeiten sind natürlich so, aber sehr vieles, gerade wenn man anschaut, die unterschiedlichen Leute haben auch sehr unterschiedliche Interessen daran, was ihnen Spaß macht, in welchen Bereichen sie gerne arbeiten, auch mehr mit Maschinen, mehr mit Computern, mehr in der freien Natur. Und mehr kreativ oder mehr nach Vorgaben. Also da gibt es ganz unterschiedliche Bedürfnisse darüber, die eben auch eine arbeitsteilige Gesellschaft ermöglichen, die aber nicht auf diesem Prinzip des Zwangs oder des Geldverdienmüssens verdient basieren kann, sondern darauf, dass Leute eben gucken, was ist eigentlich nachgefragt an. Also Hinweise darauf, was ist noch offen an Aufgaben, welche Aufgaben würden mir da liegen, worauf habe ich Lust und dass Leute sich dann eben gemäß ihrer Lust, gemäß ihren Eigeninteressen aussuchen an dem, was insgesamt zu tun ist. Trotzdem ist aber klar, dass das wahrscheinlich nicht überall funktionieren wird. Also dass es Aufgaben gibt, auf die erstmal niemand besonders viel Lust hat, die aber trotzdem wichtig sind. Und wie kann so eine Gesellschaft damit umgehen? Da würde ich sagen, es gibt drei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist zu sagen, ja, vielleicht kann man das umorganisieren, vielleicht liegt es nur daran, dass zum Beispiel Dinge wie das Saubermachen oder so, also Raumpflege oder so, da müssen die Leute heute typischerweise um 5 bis 6 Uhr oft aufstehen, wenn das in Büros ist, damit sie das machen, bevor dann die Leute, die wirklich im Büro arbeiten, reinkommen. Und wenn man sagt, okay, wir machen das anders, wir machen das, die Leute überlegen selber, wann sie das machen, dann müssen die anderen halt kurz mal raus oder so, also durch Umgestaltung der Aufgaben. Wenn man die Leute, die selber bereit sind, eine Aufgabe zu machen, dürfen sich dann ja auch aussuchen, könnten bestimmen, wie sie es genau machen. Und das heißt, durch Umorganisierung der Aufgaben finden sich dann vielleicht eher Leute, die sagen, ja, unter den und den Umständen mache ich das. Und dann sagen die anderen, das ist okay für uns, wenn ihr es macht. Wir wollen es ja selber nicht machen, sind also ganz froh über den Vorschlag. Und das heißt, man findet dann eine Lösung, dass eine Aufgabe auf eine andere Weise erledigt wird als vorher und sich so dann doch wieder Freiwillige zu finden. Eine andere Möglichkeit ist vielleicht zu gucken, kann man da noch mehr automatisieren? Gerade die Aufgaben, die eher langweilig sind, das sind ja oft auch die Aufgaben, die eben sehr gut von Computern, von Maschinen übernommen werden können, was heute ein Stück weit auch schon, also heute immer schon mehr und mehr passiert. Aber heute ist es halt auch so, dass gerade je schlechter bezahlt ein Beruf ist, desto geringer sind im Kapitalismus die Anreize für Automatisierung, weil die Firmen wollen ja Kosten sparen. Wenn der Beruf eh schon schlecht bezahlt ist, dann kann man da nicht viele Kosten sparen. Das heißt, je schlechter bezahlt eine Aufgabe ist, desto schwieriger wird es mit der Automatisierung. Und im Kommunismus wäre es dann natürlich ganz anders. Da ging es ja nur darum, da gäbe es keine Gehälter mehr, keine unterschiedlichen Lohnhöhen, sondern es ginge darum, was wollen wir eigentlich erledigt haben und wenn es niemand machen will, wie gehen wir damit um? Und das heißt, dann kann man also viel eher noch schauen und sagen, ja, da bauen wir eine Maschine, die macht das dann. Darauf haben vielleicht auch wieder Leute Lust. Das kennt man so aus meinem Bereich Informatik, weiß man, dass irgendwie oft Leute motiviert sind, etwas zu automatisieren, wo sie überhaupt keine Lust haben würden, es selber zu machen. Und dann machen sie sowas aber viel lieber. Das heißt, da finden sich dann eher wieder Leute, die sich um sowas kümmern wollten. Die letzte Möglichkeit ist sowas wie, ja, eine gleichmäßige, faire Verteilung, sowas wie ein Pool von Aufgaben, wo sich dann wirklich, die sich nicht automatisieren lassen, wo auch wirklich niemand Lust drauf hat, wo man dann sagt, ja, da macht halt jeder mal eine Woche pro Jahr oder jeder zwei Stunden pro Woche oder ähnliches. Also vielleicht wird ausgelost, wer was macht oder so. Also so eine Teilung in die Aufgaben, auf die eben niemand besonders Lust hat, die dann aber auch niemand besonders belasten, wenn eben alle mal ein bisschen daran müssen. Auch sonst gäbe es in einer solchen Gesellschaft, die sich eben nicht mehr ums Geld, wo eben nicht mehr das Geld als der Regulator ist, dass ich mir einfach das kaufe und irgendjemand macht es dann, um das Geld zu verdienen und warum die das machen, unter welchen Bedingungen und das ist dann nicht mehr so recht mein Problem, sondern das wäre dann ja eine andere Gesellschaft, die eben einerseits auf Selbstorganisation basiert, dass Leute sich um das kümmern, was ihnen wichtig ist, die aber auch dadurch natürlich nicht diese genauen Grenzen hat, wo dann der Privateigentümer immer bestimmt, was mit seinem Privateigentum passiert, auch wenn das allen anderen schadet, sondern es wäre ja eine offenere Gesellschaft, wo dann die Ressourcen die Güter denen gehören, die sie nutzen oder nutzen möchten. Und gerade beim Nutzen möchten wird es dann natürlich öfters mal Konflikte darum geben, ja, was macht man eigentlich, was machen wir jetzt mit dem zentralen Platz in der Stadt, wie wollen wir den gestaltet haben? Wo kommt die Fabrik hin? Die einen möchten gerne dort in der Nähe arbeiten, aber die Leute dort in der Nähe haben vielleicht Angst, dass es gefährlich ist, wenn das eine Chemiefabrik ist oder dass es zu laut ist und so. Also da gibt es Konflikte, die dann aber eben nicht über dieses Privateigentum gelöst werden können, sondern ja, wo es dann andere Formen von Institutionen gibt, was auch noch ein bisschen offen ist, würde ich sagen, wie das genau gehen kann, aber auf jeden Fall, dass Leute sich eben dann zusammensetzen müssen, gucken müssen, ja, was sind eigentlich die Bedürfnisse, die da dahinter stecken, wo ecken unsere Bedürfnisse an und gibt es vielleicht eine Möglichkeit, diese Bedürfnisse so zu versöhnen, dass dann doch alle mit der Lösung leben können und da gibt es eine Reihe von Methoden, auch sowas wie systemisches Konsensieren nennt sich da zum Beispiel eine Methode, die entwickelt wurde, um Entscheidungen zu treffen, wenn Leute ja unterschiedlicher Ansicht sind, dass man guckt, wie kommt man da zusammen und auf jeden Fall wird es dann also nicht darum gehen, sowas wie ein abstraktes Eigentumsprinzip oder sowas wie ein abstraktes Mehrheitsprinzip, wo ich einfach nur 55% der Leute überzeuge und die anderen haben dann Pech gehabt, sondern wo man eben eher schaut, eine Lösung, mit der vielleicht niemand glücklich ist, aber die alle akzeptieren können. Und da es dann ja eben nicht um sowas wie Profit geht, sondern um Bedürfnisse, konkrete Bedürfnisse, ich möchte Ruhe haben, ich möchte bestimmte Güter haben, die sind aber halt viel weniger grundsätzlich unkompatibel als dieses Prinzip des Profits, wo es einfach heißt, ja, mein Profit ist dann etwas, der Profit, dem der jemand anders an dieser Stelle vielleicht fehlt und so. Bei Bedürfnissen ist es oft sehr viel, also dieses Konkrete heißt auch, die Bedürfnisse, die kollidieren vielleicht gar nicht. Man findet vielleicht eine Lösung, dass die unterschiedlichen Bedürfnisse allesamt befriedigt werden können. Also wenn es eben nicht mehr um dieses abstrakte Profitprinzip geht, dann dürfte da einiges leichter gehen. Denkbar sind auch zum Beispiel Sachen wie Losverfahren, wenn man sich gar nicht einigen kann, dann wird halt gelost, wer Recht hat. Und dadurch wird es auch andere Formen der. Und das ist dann für beide eine Motivation zu schauen, ob man sich vielleicht nicht doch einigt. Denn wenn man sich einigen kann, dann hat man eine Lösung, die wahrscheinlich besser ist als die Lösung, die sonst rauskommt, wenn der Vorschlag des anderen ausgelöst würde. Das heißt, das motiviert dann auch, sich mit anderen zusammenzusetzen, Lösungen zu finden. Also da wird es Möglichkeiten geben und da wird es viele Auseinandersetzungen geben, aber eben die dann auf einer konkreten Basis geführt werden können, nicht auf diesem, ja, ich schaue, wie ich mich durchsetze und die anderen haben Pech gehabt. So, das war es erstmal von mir inhaltlich. Jetzt hoffe ich auf die Diskussion. Ich hatte noch ein paar Hinweise, also ich habe hier so eine kleine Broschüre, ein paar Stück. Wer mag, das ist freie Quellen, das ist ein utopischer Text von mir, etwas mehr technisch orientiert auf, wie kann eine Gesellschaft mit 3D-Druckern, mit anderen Automatisierungslösungen funktionieren, etwas technischer, als ich das heute sehen würde. Aber auf jeden Fall als Inspiration kann man gerne mal reinschauen. Hier auch ein paar, ich brauche nicht mehr, das ist so von einer Reihe von Projekten, wie diese solidarische Landwirtschaftsprojekte, die sich da über ihre Praxis berichten, auch über ihre Schwierigkeiten nicht Verallgemeinerung austauschen. Ich habe von beiden nicht so viele, aber von diesem kleinen noch mehr als von den anderen, aber wer mag und schnell genug ist, kann sich da gerne eins mitnehmen. Hier gibt es noch, umsonst findet man das auch alles im Internet. Und hier etwas fehlt, da habe ich nur ein, das ist ein Buch über Utopien und gesellschaftliche Utopien generell mit einem Beitrag von mir. Das kann, habe ich ein Exemplar, wer mag, kannst du mir abkaufen und ja, sonst findet man den Artikel, derselbe Artikel wie dieser hier, nur eben noch andere. So, das war es dann erstmal von mir. Und danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für deinen Vortrag. Wir würden jetzt in die Diskussionsrunde und in die Fragerunde rübergehen. Wenn es jetzt irgendwie so einen Antrag an mehreren Fragen geben würde, würdest du es so machen, dass wir zusammen 2 bis 3 Fragen sammeln und die dann quasi gemeinsam am Stück beantwortet werden? Gibt es schon erste Fragen? Ich habe jetzt eine und 2 gesehen, dann würde ich sagen, und hier vorne auch eine, oder? Nur kurzer Vorschlag, dass wir auch miteinander sprechen können. Ich habe nur zu fragen. Na, eins moderiere ist so, aber sag mal. Eine Frage, ob wir auch miteinander sprechen können. Ach so, ja klar, also wir können, auch wenn das gewünscht ist, quasi je eine Frage immer nehmen und dann alle Meldungen zu der Frage sammeln. Oder lieber 3 auf einmal? Also die sind 3 Fragen. Ja, ich denke, es ist sinnvoll. Also ich kenne das auch so, dass wenn jetzt eine Person eine Frage stellt und dann jemand anders das Gefühl hat, ich möchte was dazu sagen, dann meldet sich die andere Person und sagt das. Also es muss jetzt nicht so dialogisch zwischen mir und allen anderen hin und her gehen, sondern auch gerne im Publikum hin und her. Aber da würde ich jetzt nicht das Offizielle an der Frage aus, aber weil sonst kommen wir nicht weiter. Also, sondern würde ich eher, man meldet sich halt und sagt dann, was man sagen möchte, ob das nun an mich gerichtet ist oder an andere, das können dann die Leute selber entscheiden. Okay, dann würde ich erstmal dich dran nehmen und dann dich mit euren Fragen nacheinander. Oder hast du dich nicht gemeldet? Ich habe mich gemeldet. Ja, dann bist du dran. Okay, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was das so für Leute sind. Also du hast ja von Linux erzählt und Wikipedia. Und also sind es einfach nur Leute, die irgendwie nett sind und selbstlos? Oder gibt es irgendwie eine Idee dahinter? Also weil das sind ja wahrscheinlich nicht irgendwie alles fromme Kommunisten, oder? Die nächste Frage dann auch noch. Hattest du ja, also ohne jetzt irgendwie quasi den Kaufanreiz für dein Buch wegzunehmen, aber also hattest ja gesagt, du hast dich offensichtlich in ein paar Strukturen umgesehen, die Commons-basiert und das partiell irgendwie unterwegs sind. Und was ist denn dein Eindruck? Was glaubst du, sind denn Mechanismen, die in diesen Commons-Strukturen auftauchen, die dort Probleme verursachen, soziale Konflikte, technische Konflikte, was auch immer, die sozusagen so in so einem Widerspruch stehen, also zwischen sozusagen dieser, meinetwegen jetzt mal Utopie der Commons und dem, wo die Menschen so sozialisiert herkommen? Okay, dann sage ich mal was zu den beiden Sachen. Also zum einen, was sind das für Leute? Nein, leider sind die meisten, würde ich sagen, keine Kommunisten, also ganz ausdrücklich sogar nicht, sondern eher ist bei vielen von diesen Leuten oft so eine, die machen das, das ist mehr so ein lokales Interesse, denen ist halt ein bestimmtes Thema wichtig und sie beschäftigen sich dann mit diesem Thema, und aber nur wenige, würde ich sagen, haben eben diesen, wie wir jetzt bei KMForum, beim Commons-Institut, die haben da diesen Schwerpunkt zu sagen, ja, das könnte eine gesellschaftliche Alternative sein, aber die meisten Leute, die sowas machen, die sehen das halt nicht als allgemeine gesellschaftliche Alternative, sondern die sehen das als lokale Praxis, die eben in einem bestimmten Bereich funktioniert und wo sie mitmachen, weil sie darauf Lust haben und oder weil es ihnen wichtig ist. Und es ist also meistens nicht, also es geht nicht darum hier, dass Leute etwas machen im Allgemeinen, weil sie altruistisch sind, weil sie also uneigennützig sind, was sie andere tun müssen, sondern es sind schon oft, also es ist irgendwie in einem erweiterten Sinne, würde ich sagen, auf jeden Fall Eigeninteressen in dem Sinn, dass ich zum Beispiel die Software dann selber nutzen möchte oder dass ich was lerne daraus, dass ich das mache oder dass es mir einfach Spaß macht. Das ist ja gerade bei, also bei Programmierern zum Beispiel, das machen auch viele dann als Hobby oder sowas. Also und sowas wie Musik zum Beispiel, künstlerisch natürlich ist das auch so. Oder eben viele arbeiten ja auch auf dem Feld und auch das kann man dann grundsätzlich in sowas wie Urban Gardening-Projekten zum Beispiel machen. Also da ist ein Interesse daran, eben also diese Selbstentfaltung, ein Interesse an dem, was da entsteht, ein Interesse, Spaß, ja, der Wunsch eben was zu lernen, Spaß oder auch sowas wie ein Community-Gedanke, dass es dann kommt, ja, andere haben was für mich getan, ich möchte denen was zurückgeben. Das ist dann doch am ehesten sowas wie Selbstlosigkeit in dem Sinn, aber das ist natürlich, das ist eben ein Motiv von mehreren, was da kommt, und es ist jetzt also nicht so, dass Leute gezielt was für andere machen, sondern die machen eben das, was sie dafür richtig halten, worauf sie Lust haben. Und oft sind es auch hybride Formen, also gerade freie Software ist zum Beispiel, wird auch von Firmen entwickelt, die dann eben zwar an der Software selber kein Geld verdienen, aber die dann eben Supportverträge machen oder Hardware damit verkaufen oder zum Beispiel aus Linux, dem offenen freien Betriebssystem, ist ja Android hervorgegangen, das Google von Google entwickelt und auf den meisten Smartphones heute läuft. Und Android wiederum ist halt zwar freie Software, aber jetzt, ich würde sagen, nicht wirklich Peer-Produktion, weil der eben die eine Firma Google sehr die Hand drauf hat, und das ist dann also sehr, sehr viel wieder klassische kapitalistische Produktion, wo zwar die Software geteilt wird und auch von anderen weiterentwickelt werden kann, aber eben keine echte Community da ist. Aber ja, das, was ich am spannendsten finde, ist da eben, wo eine, da können auch Firmen involviert sein, aber wo es eben auch eine Community von Leuten gesehen hat, das Ganze wichtig ist, die dann unabhängig von Firmen weiterarbeiten. Ja, aber es gibt also sehr vielfältige Motive und keinesfalls in erster Linie Selbstlosigkeit. Und zur Frage Konflikte und Widersprüche, ja, so ein bisschen hatte ich das jetzt schon angesprochen, also gerade diese, da wo es eben nur im digitalen Bereich ist, das ist durchaus auch für Firmen interessant, wird von ihnen benutzt, und so die Frage, ist das alles, kann das dem Kapitalismus gefährlich werden oder macht es ihn nur effizienter, nimmt es, ich spart es Firmen Kosten, die wir, finde ich, letztlich an so einzelnen Bereichen nicht beantworten. Wir sehen eben das Potenzial, dass es insgesamt darüber hinausgeht, dass es sich nicht nur eingemeindet werden kann, aber gerade Einzelprojekte, da ist auch immer das Risiko so einer Eingemeindung hoch. Und klar, dann gibt es manchmal so Dinge wie so ein Clash eben zwischen Einzelinteressen und den Interessen von der Community, eben gerade da, wo es Firmen gibt und Communities, gibt es das manchmal, dass dann die Firma bestimmte Interessen hat, das durchsetzen möchte, und die Community dann irgendwann aufbegehrt, und dann kommt es in freier Software oft zu einem sogenannten Fork. Das ist zum Beispiel, das heißt, die anderen gehen dann letztlich weg und machen ihr eigenes Ding. Dann gibt es vielleicht zwei Projekte, und das ist natürlich je nachdem nicht unbedingt sinnvoll, weil dann doppelte Ressourcen auf, also dann muss man alles zweimal wieder machen oder so. Aber es ist auch weniger schlimm als anders, also weniger schlimm als so in klassischen linken Gruppen, die spalten sich dann und dann sind es einfach zwei und beide gehen ein oder sowas. Und bei diesen Forks ist da ein bisschen, also in der freien Software ist das Risiko da, zumindest ist der Vorteil halt, man kann immer noch den Code, der Code ist ja offen. Das heißt, die Software selber kann dann also auch von dem anderen Projekt weiter genutzt werden. Also ist es nicht reine Ineffizienz nur. Und es gibt die Möglichkeit eben dann, dass man vielleicht auch wieder zusammenkommt, wenn man die grundlegenden Konflikte auflöst. Aber da gibt es also Spannungen zwischen denen, ja, also gerade, oder wenn jemand das Ganze mehr als ein Ego-Ding sieht, das gibt es manchmal, sich da selber eine Vision hat und dann gibt es aber eine Community von anderen, die andere Dinge machen möchten. Also erfahrt, es ist nicht immer leicht, in solchen Projekten da eine gute Balance zu finden. Dann gibt es eben vieles an natürlich Probleme, dass in sowas wie Solar, wie solidarische Landwirtschaft oder so, da gibt es vielleicht Leute, die damit dann mehr Geld verdienen und andererseits für andere geht es um die Bedürfnisse. Und das heißt, diese Problematik, dass man im Kapitalismus Leute ihr Geld verdienen wollen und man will aber eigentlich rauskommen aus der Gesellschaft, wo es eben nicht mehr ums Geld verdienen, sondern um die Bedürfnisse geht. Und heute geht es aber natürlich immer um beides. Und das beides kommt natürlich manchmal miteinander in Konflikt, auch in der Praxis solcher Projekte, die eben nicht im luftleeren Raum sich bewegen. Ich würde in die nächste Fragerunde übergehen, wenn es jetzt nicht mehr Meldungen zu dem Thema gibt. Deine Meldung ist zu dem Teil eben. Nochmal zu den Konflikten. Gerade nochmal bei dem Beispiel Chemiefabrik sind wir am Ende. Wenn man davon ausgeht, dass diese komplette Gesellschaft und diese komplette utopische Gesellschaft, der darauf strukturiert ist, dann muss man ja auch davon ausgehen, dass es mehr oder weniger ein direkt demokratisches Prinzip ist. Das bedeutet, irgendwo ist es ja immer eine Mehrheit, die über die Minderheit drüber entscheidet. Und das ist ja gerade bei so einer, bei Großbauprojekten, gerade was Fabriken oder irgendwelche Strukturen anbelangt, die halt eben auch andere Leute beeinträchtigen können, immer ziemlich schwierig. Also man muss ja zwangsläufig eine große Gruppe von Menschen dabei übergehen. Also das, wie soll das nicht funktionieren? Noch eine Frage? Ich glaube, das war die einzige Frage zu dem, auch zu dem Thema. Ich würde erstmal dabei bleiben wollen. Okay, dann. Also normalerweise ist es so, dass gerade in solchen Projekten geht's eigentlich, das ist eigentlich nicht Demokratie im klassischen Sinne, dass man abstimmt, sondern es wird eher versucht, Lösungen zu finden, die allen oder möglichst vielen gerecht werden. Da gibt es so Begriffe wie RAF-Konsensus, zum Beispiel ein grober Konsens, wo also heißt, man diskutiert im Grunde so lange, versucht so lange zu diskutieren, bis zumindest wesentliche Einwände ausgeräumt werden konnten. Also wenn ich nur sage, ja, ich finde das doof, dann ist das kein wesentlicher Einwand, zum Beispiel, weil es nicht begründet ist. Aber wenn Leute gute Gründe haben dafür, dass wir etwas anders haben wollen, heißt sowas wie RAF-Konsensus eigentlich, dass man sich dann nicht ohne weiteres drüber hinwegsetzt, sondern dass man nochmal neu überlegt und sagt, ja, wir finden vielleicht eine andere Lösung. Also dann würde man die Person fragen, ja, welchen Vorschlag hast du denn? Und der auch mit den anderen zusammenpasst, dann kommt da vielleicht auch was. Also man würde eher versuchen, andere Lösungen zu finden, mit denen eben möglichst viele leben können. Und da gibt es heute noch keine, würde ich sagen, da gibt es jetzt keine formalen, genau ausgearbeiteten Konzepte, wie sowas im gesamtgesellschaftlichen Rahmen funktionieren könnte, also sowas wie in einer Stadt wie in Leipzig oder Berlin, da denke ich, kommt man mit so Konsens nicht irgendwo natürlich an Grenzen, dass das einfach nicht geht, weil sich nicht alle einigen können, aber also irgendwann wird dann wahrscheinlich doch wieder abgestimmt werden, aber letztlich kommt es dann, denke ich, drauf an zu gucken, ja, wir versuchen erstmal eine Lösung zu finden, also mal Möglichkeit, eine Lösung, die ich ganz spannend finde, ist zum Beispiel sowas wie Demarchie nennt sich das, also dass statt direkt abgestimmt wird, werden Vertreter ausgelost von einer Gruppe von 100.000 Leuten, die sich nicht alle treffen können, lost man, sagen wir mal, 15 zufällig aus und diese 15 untereinander, die finden dann einen Konsens und die anderen wenden sich an die 15 und treten dann ihr Anliegen bei und das heißt, aber diese 15 Leute werden sich halt wahrscheinlich sehr viel eher einigen als so eine ganz große Gruppe von Leuten, die alle nicht direkt, auch gar nicht alle direkt miteinander reden können. Das ist eine Möglichkeit, wie man mit sowas umgehen könnte. Aber das heißt, bei Chemiefabriken oder so würde man jetzt nicht sagen, wir machen das. Wir überstimmen da einfach eine Reihe von Leuten und dann kommt es halt in deren Bezirk, sondern dass man eher schaut, ja, wir gucken, was ist eigentlich, wo sind die Bedenken, was für Sicherheitsvorkehrungen wollen eigentlich Leute haben, damit sie das akzeptieren können und sagen können, okay, ich bin jetzt zwar immer noch nicht begeistert, aber dann denke ich, ist es okay, irgendwo muss die Fabrik ja stehen. Also das ist natürlich eine gewisse Einsicht der Leute ist ja auch da, weil andererseits werden die meisten ja auch diese Produkte haben wollen oder viele werden diese Produkte haben wollen und können dann nicht sagen, also dieses Mal delegiert es woanders hin, wir machen das dann irgendwo in Indien und da stört es dann keinen, wenn 100.000 Leute dann irgendwie vergiftet werden. Das funktioniert dann halt nicht, sondern da muss man halt gucken, ja, wie kann man eine Lösung finden, die für alle gut ist, auch wenn sie niemand ganz perfekt sein werden kann. Aber wie das dann genau im Detail aussehen wird in der Gesamtgesellschaft, das ist noch ein bisschen offen, auch eben, weil wir wissen, dass das im Kleinen funktioniert, aber wie es verallgemeinert werden kann, ist noch heute eher spekulativ. Ich würde jetzt zu den nächsten Fragen kommen. Du hast dich ganz früh zum Beispiel gemeldet. Gibt es noch weitere Meldungen und Fragen? Ich sehe jetzt 4. Sollen wir mal alle 4 sammeln oder wird es zu viel? Lieber 3. Okay, ich habe bis da vorne, also ich versuche das ungefähr zeitlich fair zu machen. Ich habe dich da vorne gesehen, dann nochmal ganz hinten und dann irgendwie nochmal weiter mittig eine Meldung. Dann würde ich so springen quasi. Ja, ich habe eine Frage zum Transitionsprozess vom Status quo, vom Kapitalismus zum Kommunismus. Und zwar haben wir momentan noch die Situation, dass wir eine Klassengesellschaft haben. Und ich als herrschende Klasse habe Interesse daran, dass sich eben solche Macht- und hierarchiefreien Konzepte nicht umsetzen. Und ich versuche die halt durch welche Verfahren noch immer zu unterbinden. Und ist die herrschende Klasse ein Gegner von solchen Projekten? Kann man das so sehen, auf politischer Ebene? Und wenn ja, ist der klassische historische Arbeiterkampf nicht eine gute Methode, um dem entgegenzutreten? Das ist meine Frage. Ja, da würde ich ähnlich anknüpfen. Also ich habe eine Frage, die auch ganz konkret ist, das südafrikanische Projekt würde mich interessieren, die Ordnung. Und dann da anschließend von der vorherigen Frage, wir haben ja einen ausgeprägten eine technokronische Gesellschaft mit einem Strukturfunktionalismus, wo wir eigentlich alle sehr auf Effizienz und Wertschöpfung getrimmt sind, wenn wir keinen großen Sprung wollen oder keinen langen Marsch wollen. Wie ist eine Transformation in Wertschöpfung gewährleistet? Ist auch über Systeme wie Bitcoin schon ein bisschen erörtert, nachgedacht worden? Das sind ja auch gemeinschaftsbasierte Währungen, also Wertschöpfungsmodelle, Module. Gibt es da konkretere Beispiele? Das war's. Und dann hattest du noch eine Frage und dann würde es zur Antwort gehen und dann zur nächsten Fragerunde. Ja, meine Frage ist so ein bisschen, du meinst ja, Kapitalismus wäre nicht reformierbar, weil die Reformen immer prekär sind, weil sie sozusagen immer dem ausgeliefert sind, dass wenn eine Krise kommt, zur Not werden sie halt einkassiert. Aber ich frage mich, warum ist es bei Commons anders? Also ist es nicht genauso, wenn irgendwie das Kapital in Verwertungsgebiet geht, dann gibt es halt starke Kräfte, die ein Interesse daran haben, Commons nicht mehr als Commons zu betreiben, sondern halt zu privatisieren und damit halt Geld zu verdienen. Also ich frage mich so ein bisschen, warum es da anders sein sollte, beziehungsweise ich meine, schließe es auch so ein bisschen an die Frage an, gibt es nicht starke Kräfte, die zur Not immer Interesse daran haben, dass sie eingestampft werden? Also das Projekt. Okay, dann erstmal zur ersten und auch zur dritten Frage dann. Also ja, es gibt in dieser Keimformtheorie, also diese, hier noch, da gibt es auch einen Hinweis, es gibt diesen Blog keimform.de, wo ich eben mit einer Reihe von anderen Leuten das diskutiere, gerade unter dieser Frage, wie sehen Keimformen aus, also die Überlegung, dass das Neue nicht einfach vom Himmel fallen kann oder nicht nur in einem revolutionären Akt hergestellt werden kann, was vorher nur als Theorie existiert oder noch gar nicht und dann hinterher nach der Revolution findet man das dann raus. Sondern dass man eben schauen kann, was ist eigentlich an Projekten nicht von da, auch wenn die widersprüchlich sind und man nicht weiß, wie an Projekten und Praktiken, man nicht weiß, komplett weiß, ob sie das nötige Tragfähigkeit haben, aber eben zu schauen, was ist da. Dann gibt es das Commons Institute.org, ist ein Verein von Leuten, die sich eben für Commons und ihre gesellschaftliche Verallgemeinerung interessieren. Und ja, falls jemand ganz spontan ist, kann ich nochmal sagen, es gibt dieses Wochenende ein Treffen vom Commons Institut. Vor einem Jahr war das Treffen hier in Leipzig. Diesmal ist es leider in der Pfalz, daher nicht so gut für erreichbar hier für die Leute, aber hier spontan ist, könnte ich dann nochmal sagen, wenn da Leute hinfahren wollen, da wäre es eben auch um diese, gerade diese Frage der gesellschaftlichen Transformation, wie kommen wir da in so eine commons-basierte Gesellschaft mehr detaillierter gehen. Und gut, aber jetzt mal meine Antwort würde ich sagen, ja, natürlich ist das, also einerseits, klar sind es Kapitalfraktionen, die oder das Kapital als Ganzes, vor allem aber einzelne Firmen, haben da kein Interesse daran, dass ihnen der Markt weggenommen wird. Und in unserer Keimformtheorie ist da gerne dann der, gibt es den Begriff der doppelten Funktionalität, zu sagen, ja, das Neue muss einerseits funktional sein für das Alte auch, dass die Alten zumindest Teile des Kapitals was davon haben, das ist dann auch deswegen dulden oder sogar verteidigen, was zum Beispiel bei sowas wie freier Software der Fall ist, die eben auch Firmen wie Google oder Firmen wie Apple nutzt, die nutzen das auch aus, aber gleichzeitig geben sie ihnen auch einen gewissen Schutz davor und sorgen dafür, dass es nicht einfach platt gemacht wird. Also das ist diese doppelte Funktionalität, die ist immer widersprüchlich, weil eben auch dieses Risiko da ist, dass das Ganze letztlich nur eingemeindet wird. Aber der andere Aspekt des Doppelten wäre eben zu sagen, dass es verhindert, dass es nicht eingemeindet werden kann. Und ja, da ist dann die Frage, ob das stark genug ist. Und das eben zur letzten Frage, kann das, ich würde sagen, der Unterschied zwischen commons-basierten Projekten und Kapitalismusreform ist, dass der Kapitalismus halt gewisse inhärente Kräfte hat, wie sowas. Es geht eben letztlich immer um den Profit. Das liegt in der Natur der Sache. Wenn es nicht um Profit geht, ist es auch kein Kapitalismus. Und bei Commons geht es eben nicht genuin um Profit. Im Gegenteil, bei Commons geht es um sowas wie kollektive Ressourcennutzung. Da geht es um Bedürfnisse, da geht es um Selbstverwirklichung, um Selbstentfaltung. Und da sind andere Kräfte erstmal am Werk. Und das heißt, da gibt es auch Interessen, die das in Richtung Kapitalverwertung ziehen, aber gleichzeitig, wenn dieses Ziehen gelingt, dann ist das Commons als Commons auch tot. Also es wäre dann platt gemacht und dann wäre halt wieder eine Kapitalverwertung da, das Risiko ist da, aber ja, das Commons-Projekt als solches wäre, würde damit eben zerstört und ich glaube, es gibt da keinen Mechanismus, der das automatisch verhindert, sondern da ist das wirklich dran, würde ich sagen, würde eine Frage eben der Kämpfe, die ich aber eben nicht sehen würde als klassische Arbeiterkämpfe, die sich ja meistens darum drehen, wie um sowas wie Arbeitsplatzsicherheit, wie bessere Gehälter. Also das sind ziemlich innerkapitalistische Fragen und hier geht es dann darum, um so Formen der Selbstorganisation. Können wir unsere Projekte machen? Werden die Projekte vom Staat anerkannt? Werden sie nicht gleich zum Beispiel auch sowas wie ihrer Selbstorganisation, dass sie selber Konflikte lösen können, dass sie selber Ressourcen verteilen können? Wird das vom Staat anerkannt oder macht der Staat das platt? Da gibt es Auseinandersetzungen zu führen, das sind auch schwierige Auseinandersetzungen und da gibt es keine Gelingensgarantie, aber ich finde, das sind gerade die Auseinandersetzungen, auf die es da ankommt. Und natürlich muss man auch sagen, gerade im Moment werden die Rahmenbedingungen nicht leichter, weil wir haben jetzt lange Zeit eher mit diesem Modell der liberalen Demokratie gerechnet, wo eben der Staat die Leute im Wesentlichen in Ruhe lässt, solange die Steuern fließen und so weiter. Und wo es auch eine demokratische, freie Meinung gibt, die dann zum Beispiel Projekten wie dem Mietshäuser-Syndikat zu Hilfe kommt, wenn es denen an den Kragen dreht. Und jetzt natürlich im Moment, wo gerade in diesem Jahr massiv die ganzen Rechtspopulisten und die ganze Form von illiberaler Demokratie oder gleich eine Ablösung der Demokratie in Türkei oder früher schon in Russland auf dem Markt stehen, das sehe ich tatsächlich als großes Risiko und als Gefahr auch für solche Projekte, weil wir versuchen zwar einerseits unabhängig vom Staat zu sein, aber wir bewegen uns natürlich in einem Umfeld, wo der Staat da ist. Und wenn der Staat dann immer repressiver wird, ist das natürlich auch für solche Projekte kann das ein großes Problem werden, vor allem weil man dann vielleicht nicht mehr die demokratische, freiheitlich diskutierende Öffentlichkeit hat, die solche Projekte gut findet, denen zu Hilfe kommt. Und darauf habe ich im Moment nicht wirklich Antworten. Also das sind schwierige Sachen, also das sind zusätzliche Schwierigkeiten, die das Ganze, sagen wir mal, auch für solche einerseits notwendiger machen, aber sicherlich nicht leichter machen. Gut, dann war noch die andere Frage, also einmal nach dieses Projekt in Südafrika, das heißt Scarborough Wireless User Group, also eine Stadt namens Scarborough, ich kann es ja auch nachher nochmal, Scarborough ist in Südafrika und zur Frage sowas wie Bitcoin, ja, finde ich nicht ganz so spannend, weil letztlich ist ja Bitcoin eine andere Form von Geld, zwar durchaus eine interessante, insofern, dass da kein Staat die Kontrolle drüber hat, also ich glaube, das kann vielleicht unter gewissen Umständen nützlich sein, aber wichtiger finde ich eigentlich jenseits von eben dieser Frage des des Tauschens, was ja jetzt jede Art von Geld ist, und Bitcoin ist dann auch eine andere Form von Tausch. Da merkt man ja auch bei Bitcoin, ist halt sehr stark kommt von einer anarcho-kapitalistischen Ideologie, wo die Leute das Gefühl haben, ja, wir brauchen nur den Markt, den Staat brauchen wir gar nicht, aber Markt brauchen wir weiterhin. Und ich hingegen würde ja gerade auch den Markt kritisieren, und damit kann man dann mit Bitcoin eben, kann vielleicht für bestimmte Zwecke mal interessant sein, aber ich würde es insgesamt von seinem Potenzial nicht so hoch einschätzen. Was anderes ist wiederum diese Blockchain-Technologie, die dahinter steckt, ist so eine Art von Dezentralisierung, dass man sagt, ja, wir brauchen keine Datenbank, die bei einer eigenen Firma liegt, sondern wir haben eine große verteilte Datenbank, das ist dann Blockchain und das ist Bitcoin, die Technologie hinter Bitcoin, aber dann ist das eben keine Währung, sondern da sowas wie eine Datenbank, die man kollektiv macht, das ist sicherlich interessant. Also das ist dann ein technisches Mittel. Ja. Ich würde dann die nächsten drei Fragen sammeln. Hier vorne sind zwei. Ja, dann bleibe ich einfach mal bei euch drei vorne. Ja, einfach mal so rüber. Okay. Mich würde interessieren, was du so sozusagen oder sammeln. Also ob nicht sozusagen in diesen Konzepten eigentlich auch so ein bisschen der Begriff der Revolution fehlt. Weil sozusagen, also ich denke halt, dass diese Projekte, diese Keimform-Projekte, also so als Lernfaktor für das kommende eine absolut wichtige Rolle spielen. Sozusagen, aber wenn man dann nicht auch von einer revolutionären Übernahme bereits bestehender Produktionsmittel redet, man dann auch Gefahr läuft, in so eine Dezentralisierung, in so eine dezentralisierte Gesellschaft irgendwie so reinzurutschen, weil zum Beispiel, also gerade in der Befreiung von der Arbeit, würde es ja auch zum Beispiel um eine industrielle Landwirtschaft gehen, und also die Landwirtschaft so super, also so wichtig diese Experimente sind, sind das halt kleine Bauernhöfe, ne? Und es würde auch gehen, wie sozusagen riesige industriell organisierte Landwirtschaft solidarisch zu organisieren. Und das würde natürlich implizieren, auch eine revolutionäre Übernahme bestehender Produktion. Also die Frage der Revolution auf der einen Seite. Und dann hattest du auch relativ wenig, finde ich, über politische Strukturen geredet. Und würden da nicht auch so diese Idee der Räte eine Rolle spielen? Also dass zum Beispiel gerade in der revolutionären Übernahme sich Räte formieren, die dann Produktionsmittel verwalten. Die nächste Frage? Ja, okay. Ich habe gar nicht so sehr eine Frage, ich habe eigentlich eher eine Meinung vielleicht. Und ich wollte nur nochmal darauf, also ich komme gar nicht so sehr aus so einer theoretischen Ecke, sondern vielleicht eher aus so einer praktischen Ecke. Und wollte nur dazu aufrufen, eigentlich mit kleinen Dingen zu beginnen. Also irgendwie sich zu vernetzen, kleine Dinge zu machen, zu gucken, wo was anderes läuft. Also ich fände es schade, wenn alle nach Hause gehen und denken, theoretisch. Aber irgendwie, ich denke, ganz viele machen ja auch schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, tragen sie zu Commons bei oder haben die Idee oder denken, ach Mist, dass ich immer meinen Aufstrich im Supermarkt kaufen muss oder das und das. Und ich fände es schön, wenn irgendwie hieraus so vielleicht auch eine Vernetzung entstehen könnte und Leute halt irgendwie beitragen, was sie beitragen wollen. Vielleicht kriegen wir gerne Kuchen. Also es gibt Leute, die gibt eine Backgruppe hier in Leipzig, die nicht kommerziell Brot backt. Genau, also vielleicht macht irgendwer gerne Aufstriche. Genau, also das ist so ein bisschen so meine Utopie oder so, halt eben anzufangen und in der Praxis einfach zu schauen, wie es weitergeht. Und dabei natürlich die Theorie nicht aus dem Blick verlieren, aber das kann wachsen, denke ich. Hast du eine Frage? Also ich meine, es geht in eine ähnliche Richtung. Ich bin auch darüber spannend, dass wir für uns nachdenken, eben inwiefern wir eben schon Commoners sind. Also welchen Projekten wir stecken, wo wir eigentlich schon Commons kollektiv verwalten oder organisieren und dafür Sorge tragen. Und das würde mich halt auch total interessieren, was ihr so macht, so auf welchen Projekten ihr steckt, dass man sich eben darüber auch eben verbinden kann. Okay, danke für die Kommentare. Und ja, die Frage war dann eigentlich nur die Die erste, nämlich die nach der Revolution, also ja, ich hatte jetzt relativ ja, das andere war dann der Aufruf zur Revolution oder sowas, im Kleinen anzufangen. Nein, ich würde sagen, ich finde, also ich hatte relativ wenig jetzt zu so gesellschaftlicher Transformation gesagt, zum einen, weil das für uns auch alle noch ein bisschen so eine Blackbox ist, also ich weiß darüber auch weniger oder habe da eine weniger klare Vorstellung, als ich eigentlich gerne hätte. Und ich würde aber sagen, ist sowas wie revolutionäre Umwälzung beispielsweise der Produktion, also der Eigentumsverhältnisse, spielt natürlich irgendwann, wird natürlich klarerweise irgendwann eine Rolle spielen. Aber ich würde sagen, Revolution ist halt nicht sozusagen der eine große Bruch, der sich vorher nur theoretisch vollzieht, sondern Revolution ist mehr so ein Abschluss oder ein mittlerer Schritt. Also auch in dem Keimfondsmodell haben wir so einen Schritt, es gibt ein theoretisches Modell mit 5 Schritten und ein Schritt von der vierte Schritt oder so heißt dann so Umbau des Gesamtsystems. Das heißt, das, was sich dann im Kleinen vollzogen hat, wird dann jetzt in dem Moment, wo dann die gesellschaftliche Logik so weit ist, dass sie irgendwann wirkungsmächtiger ist als die alte gesellschaftliche Logik, dann findet sowas wie ein Umbau der gesamten Verhältnisse statt und das wäre dann eben beispielsweise eine revolutionäre Enteignung, sagen wir mal, dass jetzt einfach das Eigentum an Fabriken beispielsweise nicht mehr anerkannt wird, sondern dass dann diejenigen, die sowieso eben in der Fabrik arbeiten, dann diese Fabrik weiter betreiben und sich nicht mehr darum kümmern, was das ja dann der Eigentümer sagt. Das wäre dann so eine revolutionäre Änderung oder eben sowas wie Land, dass dann die ganzen Verträge, die eben Eigentumsverhältnisse, die sagen, wem gehört das Land, wem gehören Ressourcen, Werke und so weiter, dass dann diese Sachen irgendwann nicht mehr anerkannt werden, sondern dass es dann halt Leute gibt, die sagen, ja, wir kümmern uns darum, wir verteilen das dann nach Bedarf. Es ist nicht unser Eigentum, aber es ist auch nicht niemand anders Eigentum mehr, das erkennen wir nicht mehr an. Das wäre dann irgendwann eine revolutionäre Situation, die wird es, denke ich, auch brauchen zwangsläufig. Aber das ist eben ein Schritt, wo schon vieles vorher sich eigentlich, also vieles an neuen Praktiken sich entwickelt haben muss, damit sowas Sinn macht. Und dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so auffällig, weil dann die Kapitalisten eh schon frustriert sind, weil sie eh nichts mehr verdienen können und so weiter. Und dann sind sie vielleicht auch ganz froh, wenn sie ihr Eigentum los sind oder so. Also vielleicht ist es dann am Ende gar nicht so konfrontativ, aber ich würde sagen, das ist schon ein Element des Ganzen. Aber es ist eben nicht das, mit dem man anfangen kann, weil da vorher schon viel an praktischen Erfahrungen, an alternativen Praktiken da sein muss, aus denen dann sowas hervorgeht. Ja, zur Frage, sowas wie Rätestruktur, wie werden Konflikte gelöst? Da habe ich ein bisschen was in dieser kleinen Broschüre drin, mehr noch in meinem alten Buch, was ich geschrieben hatte. Ja, ich glaube, dass Räte letztlich sowas wie Räte, wo man Delegierte hinsendet, auch sowas wie Liquid Democracy, da hatte ich bei diesem Verein hatte ich mal gearbeitet. Das ist auch so eine Idee zu sagen, ja, Leute können entweder direkt abstimmen, persönlich abstimmen, oder sie delegieren ihre Stimme an eine Person ihres Vertrauens. Aber dieser Delegierte ist dann eben auch wie im klassischen Rätesystem kein Repräsentant, der dann nach eigenem Gutdünken handeln kann, sondern im Rätesystem sind ja die Delegierten quasi weisungsverpflichtet, können von ihren Wählern Aufträge mitkriegen. Und im System des Liquid Democracy ist es so, dass dann diejenigen, die einen Delegierten benannt haben, immer nochmal seine Entscheidungen überstimmen können, sagen können, in dieser Frage habe ich meine eigene Meinung, da entscheide ich jetzt so und so. Und in anderen Fragen würde ich zum Beispiel eine Person beauftragen, das für mich zu machen. Ich kann auch Delegierte für unterschiedliche Aspekte haben, sage, der eine kennt sich eben gut aus mit sowas wie Produktionssicherheit, Fragen, wie es darum geht, welche Fabriken können irgendwo eröffnet werden. Anderer geht es dann mehr darum, wie um Fragen gesellschaftlicher, sowas wie Bildungsfragen, Erziehungsfragen, also dass man Delegierte für verschiedene Richtungen ernennt. Das ist eine Sache, die ich interessant finde. Eben sowas wie Losverfahren finde ich auch interessant, aber also da gibt es verschiedene Überlegungen zu. Und ja, also auf jeden Fall würde ich sagen, man will weg von diesem Prinzip der repräsentativen Demokratie, wo dann letztlich die Repräsentanten halt auch wieder, das ist so ein Markt, wo man dann letztlich allen möglichst viel Verkauf versprechen muss, um dann gewählt zu werden. Also das ist auch wieder ein Markt, wo es Konkurrenz gibt und Delegiertensysteme ist ja eher der Versuch, von sowas wegzukommen. Oder eben, was ich schon kurz genannt hatte, dass man sagt, wir wählen gar nicht mehr, sondern es wird einfach eine Gruppe von 15 Leuten ausgelost von allen und die sind dann halt die es lösen müssen und die anderen gucken dann zu und hoffen, dass da was Gutes bei rauskommt. Also was, glaube ich, auch ist auch teilweise versucht worden, zum Beispiel In Island wurde auf diese Weise die neue Verfassung gemacht. Nach der großen Wirtschaftskrise gab es den Versuch, eine neue Verfassung zu schreiben, und da wurde eben unter anderem, Leute konnten sich bewerben, dann wurde aber gelost, eine Gruppe von 50 Leuten, die diese Verfassung erarbeitet haben. Dann gab es hinterher erst eine Volksabstimmung, wo die Verfassung angenommen wurde, und dann seitdem hängt sie im Parlament, weil jetzt das Parlament dann doch wieder die alten Parteien, in der stark genug waren, um das Ganze weiter zu blockieren. Aber ja, auf jeden Fall, der Prozess hatte soweit ganz erstmal den Teil, den er erfüllen sollte, hatte das ganz gut funktioniert. Also ich denke, da sind verschiedene Ansätze möglich, und was sich genau bewähren kann, muss man auch noch sehen. Ich würde jetzt mit Fragen weitermachen und wirklich mit Fragen, weil wir haben ja eigentlich nicht die Zeit für Meinungen. So. Finde ich auch gut. Und ich habe auch eigentlich nicht das Bedürfnis, von euch allen eure Meinungen so zu hören. Und ich glaube, einigen wird es halt irgendwie so ähnlich gehen. So. Also ich hatte das schon etwas anders. Also ich denke, weil es muss eben nicht so sein, dass ich jetzt hier so konfrontativ antworte, sondern wenn Leute miteinander ihre Meinung dazu teilen oder eben auch auf frühere Fragen antworten wollen, finde ich eigentlich auch durchaus begrüßenswert. So Antworten auf frühere Fragen oder Meldungen zu Fragen würde ich jetzt auch sagen, dass die begrüßenswert sind. Aber das ist halt einfach nicht der Rahmen, damit irgendwie Leute ihre Meinung erzählen. Also so sehe ich das gerade, so, weil wir halt nur bis 9 Uhr diesen Raum haben. Aber wie schon gesagt, Fragen, da hinten war zum Beispiel eine, gibt es noch weitere? Da, zwei Fragen, bis jetzt gibt es noch eine dritte. Dann würde ich sagen, erst du, dann du und dann du. Vorsicht, jetzt gibt es erst eine Meinung. Die erste Frage ist keine ökonomische Fragestellung. Ich würde mich interessieren nach dem Menschenbild. Ich habe in deinem Vortrag eine gewisse Diskrepanz entdeckt zwischen einem relativ technokratischen Menschenbild und andererseits einem hedonistischen. Also einem was? Einem hedonistischen. Also vielleicht habe ich das. Interpretiere ich da jetzt vielleicht, aber ich höre von dem Lustprinzip gesprochen und relativ, also von diesem Losverfahren, unter dem ich mir nicht wirklich was vorstellen kann, beziehungsweise ich weiß nicht, was für einen Begriff von Gerechtigkeit ein Losverfahren ist. Genau, also diese Frage zielt mir eigentlich auf das Menschenbild in diesem Kommunismus ab. Und die nächste Fragestellung ist, ich habe mich jetzt gewundert, dass es noch gar nicht aufgekommen ist. Das ist vielleicht auch so als Mainstream doch kapitalistisch verschrieben. Das bedingungslose Grundeinkommen. Ich habe Eric Olin Wright gehört. Der hat ja viel zu Real Utopias gemacht. Ich weiß nicht, also wie deine Auseinandersetzung mit dem ist. Der ist ja mehr aus der marxistischen Schule aus den Vereinigten Staaten. Und der bringt ja dieses Argument vor, dass im bedingungslosen Grundeinkommen die Jobs, also oder das Gehalt für die Jobs, die jemand machen möchte, steigen wird. Und legt es eigentlich relativ gut ein in so ein Narrativ, das auch als ein Transitionstool verstanden werden könnte, von dem gesprochen wurde. Also inwiefern siehst du das bedingungslose Grundeinkommen als eine valide Antwort auf das, was du auch gerade vorgetragen hast, oder nicht eine Antwort, beziehungsweise als einen Teil eines Werkzeugs, das transformieren könnte. Genau. Also zwei Fragen. Meine Frage bezieht sich darauf, wie es sich mit stark aufgeteilten Arbeitsprozessen, die auch enorme Ressourcen benötigen, verhält, ob das dann so eine gewisse Grenze der kommunbasierten Produktion im Kapitalismus ist oder ob das ob es da auch schon Ansätze gibt, das zu machen. Zum Beispiel bei einem Laptop, wo enorm viele Metalle erstmal abgebaut werden müssen, pipapo und alles zusammengebaut, und was auch ein enormes Know-how voraussetzt. Mhm. Also, ich möchte jetzt hier nicht die Diskussion, wo der Unterschied zwischen Anarchismus und Kommunismus irgendwie liegt, aufmachen, aber ich habe mich irgendwie gefragt, wo du die Nähe zum Kommunismus siehst, weil für mich nicht klar war, wieso sich sowas nicht eben auch in der Anarchie oder sowas gut integrieren lassen würde. oder auch als Keimform dazu führen würde. Okay. War die Frage erstmal nach dem Menschenbild. Ja, darüber haben wir auch schon, also darüber habe ich jetzt auch mit meinem Kollegen Stefan von Keimform hatten wir Debatten. Also ich würde sagen, ich versuche einerseits ein nicht allzu voraussetzungsreiches Menschenbild zu haben. Also ich finde, es ist ja aber anders. Also ich finde, man muss zum Beispiel auch sich darüber Gedanken machen, was ist also eben sowas wie geht man mit Aufgaben um, die niemand machen will beispielsweise. Das gibt es natürlich immer. Also ich kann jetzt nicht voraussetzen, dass es für alle Aufgaben irgendwie jemanden gibt, der darauf Lust hat. Das wäre irgendwie aus meiner Sicht ein relativ weltfremdes oder irgendwie sehr utopisches, sehr weltfremdes Menschenbild. Aber andererseits finde ich da, wo man weiß, also es gibt halt dieses, sagen wir mal, so Modelle des Homo economicus beispielsweise, zu sagen, also das klassische wirtschaftliche Menschenbild, zu sagen, ja, die Menschen denken halt nur an sich oder auf die Leute, die ihnen nahe sind, verfolgen da ihre Interessen. Und das ist dann aber, wird aber meistens auch relativ eng gesehen, dass man sagt, die Interessen ist eben letztlich irgendwie fällt das Eigeninteresse dann auf mehr, läuft dann auf mehr Geld hinaus. Und da sieht man natürlich, aber wenn man reale Menschen anschaut, dann stellt man fest, es gibt, die haben durchaus ihre Eigeninteressen, die sind aber eben sehr viel vielfältiger. Also ich will zum Beispiel auch von anderen anerkannt werden, das ist gibt mir ein gutes Gefühl. Ich will Teil einer Community sein, die irgendwie gut zusammenhängt. Das sind alles Sachen, die einerseits natürlich, das ist Menschenbild, aber das ist auch irgendwie alles empirisch ziemlich gut fundiert, also Erkenntnisse darüber, dass eben Menschen sehr vielfältigere Interessen haben, dass sie aus sehr vielfältigere Motive auch haben. Das sind, denke ich, Ansätze, die in unserer Überlegung mit einfließen, dass eben dieses ganz enge Bild zu sagen, ja, jeder will sich eigentlich nur auf Kosten der anderen durchsetzen, dass das eben eigentlich kein Menschenbild ist als solches, sondern dass das im Wesentlichen sozusagen die Theorie des Kapitalismus modelliert, wo es eben auf das Durchsetzen auf andere rausläuft und dann sagt, das ist jetzt unser Menschenbild. Das aber halt empirisch im Grunde widerlegt. Alle wissen, dass Menschen sich selbst heute im Kapitalismus sozialisiert, dass sie sich ganz anders verhalten, dass sie viel vielfältigere Interessen haben und Bedürfnisse, die eben nicht in dieser relativ ja, engen, profitmaximierenden Sache aufgehen. Also das sind Dinge, die da einfließen. Ja, ich würde sagen, aber so Menschen haben sehr unterschiedliche Interessen. Gleichzeitig, ich gehe eben nicht davon aus, von sowas in der Selbstlosigkeit als wesentlichen Antrieb, dass Leute was tun, weil sie gut sind sozusagen, sondern ich würde schon sagen, man muss immer gucken, die Leute haben selber in ihre eigenen Interessen, ihre eigenen Wünsche und gemäß denen verhalten sie sich und dann schaut man, wie kann da was gesellschaftlich Gutes rauskommen und wie geht man damit um, wenn es Konflikte gibt, gibt es beispielsweise, die es immer gibt und ja, das sind dann Fragen, die man aber aufgrund eines Menschenbilds, was sich eben an Erkenntnissen darüber, wie sich Leute real verhalten, orientiert und nicht an rein theoretischen Modellen. Gut, dann war diese Sache mit. Achso, was war der zweite Punkt noch? Bedingungslose Grundeinkommen. Genau, ja, würde ich sagen, finde ich eine. Also, bedingungsloses Grundeinkommen würde natürlich vieles leichter machen, gerade für solche Projekte. Würde auch eben vielen Leuten ermöglichen, sich an Alternativprojekten zu widmen. Also, insofern, es kann eine sehr gute Übergangslösung sein, finde ich. Also. Mein eigener Ansatz wäre zu sagen, ja, es ist aber vielleicht wichtiger, sich eben darum zu kümmern, solche Alternativen selber aufzubauen, als diese Diskussion zu führen, um sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, was ja erstmal eingeführt werden muss und entsprechende andere Kämpfe braucht. Also das wäre, insofern würde ich es vielleicht nicht für die erste Priorität halten, aber andererseits ist jetzt natürlich gerade eben aus dem, was ich schon angesprochen habe, durch Stichwort Ende der Demokratie oder illiberale Demokratie, Rechtspopulisten, das ist da natürlich im Moment, man merkt, die Rechtspopulisten haben so eine Vorstellung von, eine rückwärtsgewandte Vorstellung, Make America Great Again, es soll alles wieder werden wie in den 70ern, so ein, als der Kapitalismus noch gut war, Arbeitsplätze für alle geschafft hat, zumindest für alle weißen Männer, deswegen müssen alle anderen weg oder die Frauen dann eben dürfen auch nicht mehr arbeiten, dann ist alles wieder gut, das ist diese rückwärtsgewandte Vorstellung, die heute sehr viele Leute zieht und wo man jetzt, glaube ich, wo man dem wenig entgegensetzen kann, wenn man nur sagt, ja, wir bauen uns unsere eigenen Alternativen aus, sondern wo man auch durchaus diese Debatte führen muss, ja, wie sollte eigentlich der Kapitalismus, der heute halt noch existiert, aussehen, wie könnte er besser werden, was kann der Staat machen, und gerade da finde ich dann als Gegenmodell eben dieses linke Modell des Grundeinkommens durchaus interessant, weil das halt was ist, was ich auch auf dieser Ebene des Staates und der Auseinandersetzung darüber, was soll der Staat eigentlich machen, geführt werden kann. Also insofern finde ich das einen spannenden Ansatz da, aber letztlich würde ich sagen, man muss auch bewusst sich machen, dass der Kapitalismus halt die Ausbeutung der Arbeit auch braucht. Also man kann nicht sagen, Kapitalismus, man hat einen Kapitalismus so, aber keine Arbeit mehr ausgebeutet wird, weil alle einfach auch nicht arbeiten können und auch so gut leben können. Also es wäre wahrscheinlich, die Realität wäre im Kapitalismus, dass das Grundeinkommen halt doch immer ein bisschen zu klein wäre, als damit man wirklich gut davon leben kann. Anders ist es kaum vorstellbar. Ja, sonst wäre es halt kein Kapitalismus mehr und dann bräuchte man wahrscheinlich aber auch gar kein Grundeinkommen mehr. Aber trotzdem als Forderung irgendwie finde ich es interessant. Wenn es da wäre, wäre es auch super. Aber das ist halt eine andere Frage. Ja. Gut, dann Kommunismus oder Anarchismus würde ich sagen, ja, ich finde, ich würde mich tatsächlich als beidem näher nahestehen sehen. Also man kann das anarcho-kommunistisch nennen oder wie auch immer. Also da gibt es für mich keinen so direkten Gegensatz, weil eben freiheitlicher Kommunismus oder ein kollektiver, nicht kapitalistischer Anarchismus, denke ich, da fällt dann sehr vieles zusammen. Also sehe ich keinen Gegensatz. Und dann hatte ich noch etwas vergessen hier. Soll ich nochmal wiederholen? Sag nur kurz ein Stichwort. Aufwendige Produktionsprozesse. Achso, ja. Ja, würde ich sagen. Das ist was, wo, also es gibt natürlich einerseits sehr. Also es gibt zum Beispiel so dieses Modell des Fairphones, zu sagen, wir machen ein Smartphone, was einerseits Open Source ist, was andererseits auch von den Produktionsprozessen möglichst fair ist, dass eben Leute gut bezahlt werden, dass die Natur nicht zerstört wird, keine Kinderarbeit, keine Kriegsmineralien genutzt werden und so weiter. Die versuchen das, aber natürlich, das ist dann nur ein kleines Stück Tierproduktion und vieles ist dann halt mehr sowas wie fair trade, also wird halt doch wieder über Märkte eingekauft. Man versucht dann nur sozusagen bessere Bedingungen auf dem Markt zu machen. Es gibt auch ein Projekt für einen Open Source Laptop, aber da ist dann einerseits der Laptop selber eben Open Source, also frei ist das, wie man ihn herstellt, ist Open Source oder wird versucht. Aber natürlich die Produktionsprozesse sind dann doch eben wieder die klassischen, also gerade sowas wie Elektronikherstellung in einem Computerchips, das braucht ja sehr große Fabriken, die Milliarden, teilweise über 1 Milliarde Euro kosten oder sowas, und die kann man natürlich heute in Tierproduktion nicht machen. Also das denke ich, das wäre irgendwann sozusagen langfristig, würde ich sagen, würde da eine tierproduktive Gesellschaft nicht scheitern, aber das ist jetzt nichts, womit man anfängt, sondern eher was, womit man mal aufhören könnte oder so. Also jetzt nichts, was in der Übergangs, ja, für Übergangsprojekte sind natürlich Projekte, die einen deutlich bescheideneren Scope haben von der Komplexität. Ich würde jetzt zur letzten Fragerunde kommen, also die letzten paar Fragen noch sammeln. Eine, zwei. Okay, wie es aussieht, gibt es nur noch zwei letzte Fragen. Also, nehmen wir mal eine Antwort. Also, gibt es Überlegungen dergleichen, sagen wir die Transition oder so, ja, so als politisches Projekt aufzusetzen. Gibt es sowas schon und oder beziehungsweise gibt es strategische Überlegungen über die nächsten Zielsetzungen? Ich denke da zum Beispiel wirklich also übergreifend, aber wirklich auf eine lokale Aktion und kleinen, sondern halt so übergreifende Sachen, die tatsächlich auf eine Umgestaltung langfristiger der Gesellschaft abzielen, würde ja quasi eine Strategie erfordern und sagen wir so im Pfad. Ne? Gibt es dahingehend schon Überlegungen? Also, weiß ich, welche Rolle spielt beispielsweise Netzneutralität oder Verwertungsrechte? Sie äußerten sich vorhin etwas kritisch über die Ziele der klassischen Arbeiterbewegung, ne? Also Lohnerhöhungen, bessere Arbeitsbedingungen, Arbeitszeitverkürzung. Eigentlich würde ich sagen, das waren ja die Erfolge der klassischen Arbeiterbewegung gewesen, die überhaupt erst die Produktionskräfte freisetzten, die Produktion innerhalb von Commons möglich machten. Das sind ja so letztlich Sachen, die ja also in der Freizeit und in der tertiären Bereich wurzelten. Also in den 60er Jahren, damals, wo halt noch ordentlich Geld da reingepumpt wurde und ein Sputnik-Schock, damals hat ja der Astron dann angefangen mit so einer FSF und im Prinzip da dieses GNU-Projekt aufgesetzt, auf dem der Linux basierte, was ein großer Erfolg gewesen ist. Auch unser TCP-IP, unser Internet, das ist ja auch in der Universitätsentwicklung gewesen, die ja, mehr oder weniger für, ich sag mal, nicht ohne Geld, es war halt absolute Existenz gewesen, die sich einfach mit irgendwas beschäftigen konnten. Und das einfach gut finden, das zu machen und Zeit dafür hatten. Und um das nun aus dem quasi elitären, universitären Bereich herauszuführen oder zu Commons werden zu lassen, müsste man ja quasi tatsächlich dann Gehälter erhöhen, damit die Leute quasi gut leben können, mit sich auch als Posterei leisten können, sich Hardware und Wohnmittel leisten können und damit eben auch anfangen können zu arbeiten und Zeit brauchen und Ruhe und gesund sein müssen. Insofern würde ich, also gibt es Überlegungen über strategische Ziele und sagen wir mal so, wie kommen Sie auf Ihre kritische Haltung gegenüber den klassischen Zielen der Arbeiterbewegung? Deine Frage? Ja, also was ich deinem Vortrag jetzt entnommen habe oder wohlwollend entnommen habe, war, dass du willst, dass die stoffliche Produktion schon bewusst geplant werden soll nach maßgeblichen Bedürfnissen. So, da hätte ich überhaupt nicht noch gegeben. Das heißt, aber, war zum Beispiel bei Wikipedia das genannt worden ist. Das ist doch die Bedingung dafür, dass Wikipedia gestaltet wird, dass die einzelnen Leute, die da mitarbeiten, ihre Reproduktion andersweitig gewährleistet haben durch Lohnarbeit und ihre Freizeit an Wikipedia verbringen. Dann weiß ich überhaupt nicht, warum das überhaupt ein Vortrag wert sein soll, wie diese Leute ihre Freizeit verbringen. Grundsätzlich hast du, jetzt beim Wikipedia war das bei deiner Frage gefallen, so, du hast immer die Selbstlosigkeit betont. Ich frage mich, was ist denn an der Selbstlosigkeit gut? Was ist denn daran gut, dass die Leute von dem Interesse zurücktreten und das nicht mehr verfolgen? Da würde ich sagen, dem liegt zugrunde, dem liegt die Annahme zugrunde, die hier in der kapitalistischen Gesellschaft auch Gültigkeit hat, dass sich die Privatinteressen, wenn sie verfolgt werden, in der Gegnerschaft zueinander befinden. Aber indem du einfach den Gedanken übernimmst und annimmst, kommst du nicht dazu, dass du dich in der Gegnerschaft zum Kapitalismus oder wie der gesellschaftlich eingerichtet ist, dann findest, sondern sogar eine Affirmation von dessen Kategorien und eine menschlichere Insel oder sowas drin entwickelst, die aber von ihren Gesetzmäßigkeiten in der gar keine Unterscheidung ist. Das ist Spaß. Okay, naja, zum Zweiten, jetzt ganz schnell zu dem Letzten. Ich hatte ja gerade das Gegenteil gesagt. Also ich hatte ja gerade gesagt, dass es nicht, die Leute nicht aus Selbstlosigkeit in erster Linie sich handeln, sondern eben aus anderen Motiven, aus Lust am Tun, aus ja, Spaß an dem, aus dem Mut, was zu lernen. Oder also, dass es sozusagen Gründe gibt, die sie motivieren, die aber eben gerade nicht, wo ich dir zustimmen würde, dass in dem Moment, wo ich meine vielfältigen Motive habe, dass ich bestimmte Güter haben möchte, dass ich ja was lernen möchte oder anderes. In dem Moment, wo ich diese unterschiedlichen Bedürfnisse habe, sind meine Bedürfnisse denen der anderen eben gerade nicht entgegengesetzt. Das ist gerade eben diese Vorstellung aus dem, die letztlich alles auf den Profit reduziert, wo halt letztlich einer nur den Verkauf macht und die anderen bleiben dann auf der Strecke. Da würde ich sagen, ja, es ist völlig richtig, was du sagst, dass eben gerade, wenn es eben nicht mehr um Profitmacherei gibt, sondern um die unterschiedlichen Bedürfnisse und Wünsche der Menschen, dass man eben keine grundsätzliche Differenzen hat. Also es kann ab und zu mal Konflikte geben, aber es gibt eben nicht systematisch dieses, dass meine Durchsetzung, ich mich auf Kosten der anderen durchsetzen müsste, das gibt es gerade nicht, sondern eben oft kommen da alle wirklich kollektiv weiter, als wenn sie nun jeder nur vor sich hin wurschteln würde. Also ich würde sagen, man merkt eben, dass die Bedürfnisse da sehr gut zusammenpassen, sich ergänzen können, statt eben immer gegeneinander zu stehen. Insofern, also von Selbstlosigkeit als Triebkraft einer neuen Gesellschaft würde ich sicher nicht propagieren wollen, ganz sicher nicht. Und zum anderen die Frage der politischen Strategie, ja, finde ich interessant. Also würde ich sagen, da gibt es noch, das ist alles noch ein bisschen offen. Also da kann man mitdiskutieren, sich einbringen, kann man sehen, was man für Ziele verfolgt oder so, welche Strategien, da ist es oft so ein bisschen unklar und es ist auch ein Bereich, den ich wichtig finde, zu sagen, ja, wir versuchen solche Projekte auf- und auszubauen, schauen aber eben auch, wie man das politisch begleiten kann, eben zum Durchforderung, wie, was eigentlich, Stichwort, was du nanntest, war eben, wie, wem gehört das Internet, sowas wie Netzneutralität, lässt man zu, dass da mehr und mehr von einzelnen Firmen kontrolliert wird oder weil es eine offene Infrastruktur oder sowas wie Arbeitszeitverkürzung finde ich auch sehr wichtig, eben gerade zum einen, weil es natürlich die Prekarität im Kapitalismus vielleicht abwendet für Leute, die dann doch eher wieder Arbeit finden. Zum anderen, dass eben mehr Zeit bleibt dann für solche selbstorganisierten Projekte. Also, aber das finde ich, ich wollte nicht generell gegen die Arbeiterbewegung despektierlich sein, sondern glaube ich, was da halt da das Problem ist oder oft die Gefahr ist, gerade bei so Gewerkschaften, ist, dass sie dann halt sehr letztlich auch die Firmen in Perspektive übernehmen. Also die Frage, ja, wie geht es der Firma gut, damit es auch ihren Angestellten gut geht, sowas wie, oder wie geht es mich dann auch Deutschland gut? Also das stellt man ja manchmal fest, so eine Solidarisierung für das einzelne Land oder eben für die einzelne Firma auf Kosten der anderen, während eben weniger sowas wie, ja, wie und wie gestalten wir die Arbeit so um, dass letztlich, also oder was ich auch gut fände, zum Beispiel als Forderung ist sowas wie mehr Mitbestimmung in den Betrieben. Auch das ist natürlich was den Kapitalismus irgendwann Schwierigkeiten macht und es zeigen kann, dass es anders geht oder eben Arbeitszeitverkürzungen, Lohnerhöhungen sind natürlich auch gut. Aber ich denke, man darf sich dann halt nicht die Illusion machen, dass man dann, wenn man nur genug Kämpfe macht, hat man plötzlich einen Kapitalismus, der dann gut für alle funktioniert. Da gibt es halt strukturelle Gründe, warum das nicht geht. Insofern finde ich es dann eher entscheidend, als begleitende Strategie zu sagen, ja, wir wollen das Alternativen aufbauen, dafür brauchen wir mehr Ressourcen, dafür brauchen wir mehr Zeit, dafür brauchen wir idealerweise auch sowas wie ein Grundeinkommen oder zumindest sowas wie Hartz IV, aber ohne Bedürftigkeitsprüfung, was ja dann auch ein kleines Grundeinkommen wäre. Also das sind alles so strategische Ziele, die eben auch die Welt ein bisschen besser machen können, aber ohne diese Vorstellung, ja, wir müssen nur den Kapitalismus in ein gutes System regulieren, das geht irgendwie, das finde ich eine falsche Vorstellung. Ja, aber begleitend finde ich das auf jeden Fall spannende und wichtige Fragen. Ja, und das war dann wohl das Ende. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Bevor es ganz zu Ende ist, haben wir noch einige Hinweise für euch. Also nächste Woche Dienstag, gleicher Ort, gleiche Zeit, findet die letzte Veranstaltung unserer Veranstaltungsreihe statt. Obwohl die Facebook-Veranstaltung heute endet, wenn man das nur auf 3 Wochen einstellen konnte. Also nicht wundern. Und zwar haben wir nächste Woche als Referenten Rüdiger Matz dabei, der zum Thema Kommunismus statt Kommunismus reden wird, eine Kritik auch dazu anbringen wird und halt auch vorstellen wird. Unterüberschrift dazu ist über ein Konzept libertärer Ökonomie ohne Ausbeutung und Herrschaft. Wir haben vorne noch auf einige Flyer von uns, die ihr irgendwie mitnehmen könnt, kostenlos. Dann wollten wir noch auf den Technikkongress vom Ums Ganze Bündnis am Wochenende vom 24. November in Hamburg hinweisen, wo es halt auch ganz viel um ähnliche Themen gehen wird und der auch offen ist für alle Leute, die interessiert sind. Ja, wenn ihr noch Fragen habt oder Interesse, dann könnt ihr uns auch gleich ansprechen. Und ansonsten danke, dass ihr alle da wart. Thank you.